Ja, das war die Gruppe Freigang und ich begrüße sehr Jonas Soubeyran. Wir stellen heute das Buch Klaus Thaler, eine Puppe packt aus, vor. Ja, wo ist Klaus Thaler? Wo steckt er? Ja, es ist irgendwie blöd. Ich habe gerade mit Klaus Thaler telefoniert. Der sitzt irgendwie im Stau auf der Autobahn und kann leider nicht kommen. Und ich soll als eine seiner Romanfiguren irgendwie jetzt hier die Lesung allein machen. Als Romanfigur kennt man sich ja auch gut aus und eigentlich wurde die Geschichte auch von einer Puppe, einer Handpuppe erzählt, nämlich von Zorro der Bär, der auch hier auch zu Gast ist und der hat sie Klaus Thaler erzählt und Klaus Thaler hat sie aufgeschrieben, da so eine Handpuppe ja schlecht Schreibmaschine schreiben kann. Ja, Klaus ist zwar nicht da, aber Zorro ist da. Zorro, komm nochmal aus dem Koffer. Hi Leute, hier bin ich. Ich freue mich, dass ich hier für die Zuhörer von die Blaue Radio lesen kann. Und ich werde aber die Zepter an die Jonas übergeben und wünsche euch viel Spaß hier mit diesem komischen Buch. Es hat 333 Seiten und 111 Bilder, Fotos. Man kann das bei die Theater die Zeit bestellen. Zorro der Bär hatte auch noch nicht immer diese Gestalt. Er war mal eine ganz gewöhnliche oder auch nicht ganz gewöhnliche Kasperle-Puppe. Wurde dann verflucht von einer gewissen Neuberin, die auch ziemlich viel mit Leipzig zu tun hat. Das war eine bekannte Theaterpersönlichkeit aus dem 18. Jahrhundert und die war lange Zeit in Leipzig, wurde dann irgendwann auch verbannt nach Hamburg nämlich, wo sie dann wiederum diese Figur auf den Scheiterhaufen verbannt hat, da diese Figur ihr wohl irgendwie zu sehr in ihre ernsthaften Theateraufführungen reingequatscht hat. Genau, die wollte die Possenspiele und die derben sexistischen Witze vom Hans Wurst, vom Kasper, vom Harlekin, wollte die nicht mehr ertragen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Soll ich einfach mal... Ja, das spielt auch eine Rolle jetzt. Dein Buch ist aus dieser Perspektive auch erzählt und vielleicht wird das am besten illustriert, wenn du jetzt ein Stück da vorliest an dieser Stelle, wo wir da genau eintauchen in dieses Jahrhundert sozusagen. Ja, gut. Dann fangen wir an der Stelle an. Das ist dann so die Rahmenhandlung, die dann allerdings auch noch bis in beinahe die Gegenwart, in die 80er und 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts uns führen wird. Also es ist sozusagen kein Roman über das 18. Jahrhundert, sondern führt durchaus in die Gegenwart. Ich sehe eine, die ihr nicht seht und die hat großes Theater gemacht. Kapitel 2, die Vertreibung des Hans Wurst. Ich bin zwar äußerlich ein verwunschener Bär, aber innen drin, im tiefsten Herzen meines Handpuppendaseins, da bin ich Kaspar, Scharlatan und Eulenspiegel. Viele Jahre bevor der Puppenspieler mich in Besitz nimmt, stecke ich auf dem Hals einer leeren Weinflasche. Ich gehöre dem großen Bruder des Kleinen und wohne in dessen Zimmer. Die Flasche gibt mir Rückhalt und Sicherheit. In dieser Zeit fühle ich in mir eine unendliche Leere. Ich bin sprachlos. Keiner spielt mit mir. Das stimmt nicht ganz. Ein- bis zweimal im Jahr kommt Jonas heimlich ins Zimmer geschlichen, natürlich nur, wenn Manuel außer Haus ist. Er schaut mir tief in die Augen und versucht erfolglos, mich mit seinen kleinen Patschehändchen zu streicheln. Einmal wird er übermütig, nimmt sich einen Hocker und reißt mich von meinem Sockel. Er kriecht mit der rechten in meinen Körper, doch sein Zeigefinger ist viel zu mickrig. Mein Kopf knickt zur Seite, der Zwerg kann mir noch keinen Rückhalt geben. Ich genieße es trotzdem, frage mich allerdings immer öfter, ob Merlins Prophezeiung vielleicht doch nur eine Finte ist, ein übler Schabernack des weisen Mannes oder eine erneute Prüfung des Schicksals. Seit über 250 Jahren bin ich verflucht. Verflucht von dieser verdammten Neuberin. Verflucht mit zwei Seelen, ach, in meiner Brust zu leben. Schizophrenie pur. Jeder Psychiater würde verrückt werden, wenn ich auf seiner Couch liegen und plaudern würde. Ich hoffe, es ist kein Seelendoktor unter euch. Wenn doch, so möge er dieses Buch beiseite legen. Ich übernehme keinerlei Verantwortung für das, was passiert, passiert ist und passieren wird. Jeder haftet für sich selbst. Hereinspaziert, hereinspaziert, steigt ein mit mir in die Zeitmaschine. Einen Reisepass braucht ihr nicht und die Atemschutzmasken könnt ihr getrost zu Hause lassen. Wir müssen nur zusammenhalten und sehr achtsam sein, denn wenn Baron Lefouette, rückwärts Teufel, uns erwischt, sind wir verloren. Gut festhalten, wir fliegen im Rückwärtsgang und schwuppdiwupp dreimal an die Stirn getippt, schon sind wir da. Man schreibt das Jahr 1737. Bitte aussteigen. Wir befinden uns in einer der vielen Komödienbretterbuden in Hamburg. Die Sonne scheint, ich sitze in meinem Narrenkostüm vor der Bühne am Fischmarkt. Die Menschen strömen in unser Theater, wollen sich das neueste Schauspiel unserer Truppe ansehen. An der Kasse steht eine lange Schlange. Heute wird die Bude voll. Ich mache nichtsahnend meine derben Späße mit den herbeischlendernden Schaulustigen. Es klingelt bereits zum dritten Mal, die Vorstellung beginnt, wir sind restlos ausverkauft. Unsere Prinzipalin, Friederike Caroline Neuber, im Volksmund die Neuberin genannt, begrüßt mit einer Eröffnungsrede das anwesende Publikum. Ich quatsche wie immer dazwischen, mache blöde Witze, ziehe die Chefin durch den Kakao, furze laut, rülpse, was das Zeug hält. Die Leute lachen müde. Madame droht mir auf offener Bühne mit Kürzung der Gage. Wenn ich nicht augenblicklich meinen vorlauten Mund halte, mich nicht endlich sittsam benehme. Ihre Wut stachelt mich an. Ich setze ihr einen derben Witz nach dem anderen entgegen. Nach 10 Minuten läuft das Fass über. Sie packt mich am Kragen, schmeißt mich lauthals von der Bühne. Scher dich zum Teufel und lass dich hier nie wieder blicken. Hans Wurst, du elender, miserabler Schmierenkomödiant. Weg mit dir, du Kasperkopf. Und sie gibt mir einen derben Tritt in meinen Allerwertesten. Ich klettere unbeeindruckt die Rampe wieder hoch, bin ganz sau. Das Publikum tobt. Die Leute sind endlich aus ihrer Lethargie erwacht. Sie klatschen sich gegenseitig auf die Schenkel, trampeln wie verrückt mit den Füßen im Takt. Keiner kann mehr unterscheiden, ob unser Streit echt ist oder gar zum Spektakel gehört. Sie drängt mich erneut hinter die Kulissen, ich wechsle die Seite und erscheine frohlockend auf der gegenüberliegenden Gasse der Bühne. Sie ist so in Rage, dass sie zum äußersten Mittel greift. Sie verurteilt mich vor aller Leute öffentlich zum Tode. Schon seit Wochen diskutiert sie mit mir, dass ich ihre ernsthaften Tragödienspiele nicht stören, mich benehmen und einfügen soll. Ich setze ihr entgegen, dass ein gesundes Lachen, ein lauttönender Furz, ein frivoler Schabernack nie schaden kann. Ich reime aus dem Stegreif, fängt das Zwerchfell an zu rosten, stehst du auf verlorenem Posten. Die Leute johlen und ich singe lauthals, ist das Leben noch so kurz, lass dir Zeit für einen Furz. In gewisser Hinsicht verstehe ich ja den Anspruch unserer Chefin. Sie versucht seit Jahren, das Theater von meiner pöbelnden, platten und sexistischen Derbheit zu befreien. Sie kämpft für die Reinheit der moralisch-sittlichen Tragödie. Kurzer Break. Ich verstehe übrigens nicht, warum diese Caroline Friederike Neuber nicht für die ganze feministische Bewegung aus der Mottenkiste geholt worden ist und keiner die mehr kennt. Weiter im Text. Sie ist gemeinsam mit ihrem Freund und Verehrer Gotthold Ephraim Lessing der Auffassung, Theater soll nicht der reinen Unterhaltung, sondern vielmehr der Bildung und Erziehung dienlich sein. Und dabei war die Neuberin dem Komischen keineswegs abgeneigt, kreischte selbst gern bei passender Gelegenheit wie eine Lachmöwe. Nach und nach hetzt sie das gesamte Ensemble gegen mich auf und heute am 7. Oktober 1737, das ist wirklich recherchiert, der 7. Oktober scheint ein besonderer Tag in der Menschheit zu sein, schon immer. Sie hat vor unserer Bretterbude einen Scheiterhaufen errichten lassen, in der Mitte des akribisch aufgerichteten Holzhaufens throne ich als Puppe, symbolisch für alle Hanswürste und Kasperköpfe dieser Welt. Auf meinem Rücken ist ein schweres Tierfell befestigt. Es ist der Bär, dem sie dem Volke aufbinden will. Das Publikum steht wie immer erwartungsvoll gaffend im Halbkreis herum. Das Drama beginnt im wahrsten Sinne des Wortes mit Pauken und Trompeten. Die Neuberin schreitet mit einer brennenden Fackel aus dem Haupteingang der Bude. Sie entfacht den Scheiterhaufen in der Mitte, richtet die gespreizten Daumen, Zeige und Mittelfinger ihrer rechten Hand auf mich und ist bereit für den Fluch. Das Publikum hält den Atem an, glotzt mit offenen Mündern, weiß nicht recht, was es von dem Spektakel halten soll. Das Feuer lodert auf, Rauch steigt in meine Nase und wäre eine Puppenspielerhand in mir, ich würde wild gestikulieren, anfangen nach Luft zu japsen und fürchterlich husten. Mein Leben läuft in Sekundenschnelle vor mir ab. Am liebsten würde ich lauthals schreien, »Friederike, die Menschen lieben mich, sie brauchen mich, tu's nicht!« Aber ich habe keine Stimme. Ich bin leer und vor allen Dingen machtlos. Die Neuberin tanzt 3 Runden um den Scheiterhaufen und spricht mit fester Stimme, Hans Wurst, du nichtsnutziger Kasperkopf, verdammt sollst du sein bis in alle Ewigkeit. Du wirst so lange Heldentaten vollbringen müssen, bis du vielleicht eine Jungfrau findest, die dich erlöst. Nie wieder sollst du die Bretter, die die Welt bedeuten, betreten. Kein Mensch wird dir nachtrauern. Hinweg mit dir! Ich habe nur noch einen Gedanken. Hilfe! Hilfe! Merlin! Bitte hilf! Es blitzt am Himmel und er erscheint. Der Mann mit dem langen grauen Bart lächelt mir zu, schwingt seinen Zauberstab und schlagartig gießt es in Strömen. Ich schließe ohnmächtig meine Augen und ergebe mich meinem Schicksal. Helden werden nicht als solche geboren, sie werden von anderen dazu gemacht. Ein wunderbar erlösender Sommerguss fällt vom Himmel und innerhalb von Minuten steht der Platz unter Wasser. Das Feuer zischelt vor Wut, dass es mich nicht erreichen und auffressen kann. Nach und nach wird aus den Flammen glimmende Glut, die langsam erlischt. Wegen des Unwetters flüchtet das zahlreich erschienene Volk panisch in seine Hütten und Häuser. Und als ich aus meiner Ohnmacht erwache, liege ich mutterseelenallein in der Wüste. Ich will erst nicht glauben, dass ich den Scheiterhaufen überlebt haben soll. Ich öffne erst das eine, dann das andere Auge, weit und breit kein einziger Mensch. Meine Hände sehen aus wie Tatzen, meine Arme und Beine sind mit goldgelbem Fell überzogen. Mir ist, als wäre ich aus einem furchtbaren Traum erwacht. Ich reibe mir die Augen, um den üblen Alb zu verjagen. Wie schön wäre es, einfach aufzuwachen, mit den Schauspielerkollegen im Wirtshaus am Fischmarkt zu sitzen, zu frühstücken, das erste Glas Bier des Tages hinter die Binde zu kippen. Stattdessen kratze ich mir fast meine Augenlichter aus. Theaterblut tropft auf meinen Schoß, ehe ich begreife, dass ich mir mit meinen langen, scharfen Krallen selbst das Gesicht zerschneide. Ich wandere tagelang, bis ich zu einem Fluss komme und mein wahres Antlitz sehe. Die Neuberin hat mir nicht nur einen Bären aufgebunden, nein, sie hat mich in einen Bären verwandelt und ans Ende der Welt geflucht. Wenn ihre Zauberei hält, was sie verspricht, habe ich jetzt mehrere Jahrhunderte Zeit, eine Jungfrau zu finden. Eine, die mich aus Liebe erlöst. Was für ein Schicksal. Fortan friste ich mein Dasein als Tierpuppe und beginne den Traum von der Schönen und dem Biest zu träumen. Es dauert Jahre, bis ich begreife, dass Puppe zu sein nicht das schlechteste Leben auf Erden ist. Kurios, heute findet genau an der Stelle, an der ich in Amerika in meiner Bärenhaut erwachte, das Burning Man Festival statt. Abseits des Mainstreams von Nevada in der Black Rock Wüste feiern die Freaks das Fest des brennenden Mannes. Hans Wurst sei Dank. Ja, das ist der Einstieg in die Rahmenhandlung. Ja, die Neuberin, die hat mich auch ein bisschen gleich an die Mutter von Jonas Souberon erinnert, nämlich eine gewisse Brigitte Souberon oder Brigitte Souberon auch, der auch Theater gemacht hat und sich auch mit der Aufklärung mit Lessing und so beschäftigt hat und wahrscheinlich auch irgendwie mal auf die Neuberin gestoßen ist. Und das vielleicht auch so ein Übergang dann in, ja, dann das, was auch im Buch dann später drankommt, nämlich dann die 50er, 60er Jahre in der DDR und ja, es ist, siehst du da auch diese Parallele? Also hast du selber dich auch mit dem, was deine Mutter als Theaterregisseurin gemacht hat, beschäftigt? Oder war das dir eh so präsent? Und ich meine, diese Figur der Handpuppe und des Kasper, die ist natürlich eh, die passt ja an vielen Stellen quasi schon universell irgendwie in diese, ja, in dieses Leben hinein, würde ich sagen. Ja, also ich weiß nicht, in der DDR hatten wir, glaube ich, in der normalen 10-Klassenschule war irgendwann die Neuberin mit der Hans-Wurst-Vertreibung ein Thema. Und daher kannte ich die irgendwie und habe dann, ja, zusammen mit Klaus Thaler beim Schreiben, dann ist uns aufgefallen, dass das ja auch so hätte sein können. Mhm. Und meine Mutter war schon eine von wenigen Frauen in der DDR in einer Regieposition. Die hatte Glück, dass ihr großer Meister Benno Besson an der Volksbühne Intendant wurde Mitte der 70er. Und so konnte meine Mutter dann da ihre ersten Regiearbeiten vollenden. Und das waren wirklich eine tolle Zeit. Also die kam dann später mit Kastorf nochmal wieder und dann mit Polesch nochmal. Bin mal gespannt, was demnächst an der Volksbühne machbar ist. Ja, das Buch enthält ja quasi auch eine Zeitmaschine sozusagen und deswegen gibt es ja auch einige Zeitsprünge und auch die Handlung liegt das natürlich nahe. Ist jetzt so ein weiter Rahmen, der gesteckt wurde. Wo würdest du jetzt weiterhin springen? In welche Zeit? Ja, also der Zorro der Bär, also diese Puppe, die kommt dann auf Umwegen fiktiv Handlung noch dann nach Ostberlin. Ab da wird die Handlung in dem Buch dann reell, auch wenn sie weiterhin von einer Puppe erzählt wird. Und ja, es geht dann durch die Armeezeit von Jonas, also von mir hindurch und Schulzeit und Lehrzeit. Und irgendwann lerne ich dann Peter Wawerzinek kennen, Schappi, und da setzen wir jetzt weiter ein. Oder ich dachte auch vielleicht erst nochmal zurück in die DDR, dann könnten wir noch ein Lied spielen. Das ist ja auch noch die Verknüpfung dahin. Der erste Mann deiner Mutter, Jean Souberon, der hat ja auch, das fand ich interessant, Bertolt Brecht kennengelernt und ist dadurch dann quasi in die DDR gegangen, genau. Oder war das so? Das fand ich ein ziemlich faszinierendes Detail auch dann später. Genau, meine Mutter hat mit ihrem ersten Mann, die hatten eine Komödiantentruppe, insofern schon der Bezug zu Neumeren auch. Die haben im Speckgürtel von Paris Theater, Pantomimen, Aufführungen gemacht und sind dann als Ensemble von Bertolt Brecht 1956 nach Ostberlin engagiert worden. Und leider ist Brecht dann in der Produktion gestorben. Und meine Mutter, die eigentlich in Köln aufgewachsen ist, über den Umweg Paris in Ostberlin gelandet, die hatte dann Lust, einfach im Osten zu bleiben, weil sie der Meinung war, dass man in der DDR das bessere Theater machen kann. Also die hatte keine Lust auf Köln und Westdeutschland. Und das Kuriose an meiner Biografie ist wirklich, dass meine Mutter wie auch Wolf Biermann, mein leiblicher Vater, beide von West nach Ost gegangen sind. Also mein Vater kam ja aus Hamburg, meine Mutter aus Köln. Die haben sich dann, nachdem die Sache mit dem Franzosen vorbei war, haben die sich dann am Berliner Ensemble kennengelernt. Biermann war da Dramaturg oder ja, irgendwie in so einer Stellung. Ja, und die haben dann ja auch nochmal gemeinsam ein Theater in Ostberlin gegründet, das BAT, Berliner Arbeitertheater. Aber vor der ersten Premiere, es war ein Stück von meinem Vater, Berliner Brautgang, hatte die Mauer zum Thema, Mauerbau. Das ist abgesetzt worden und er ist, durfte das Haus nicht mehr betreten. Und dann hat die Belegschaft gestreikt und wollte nicht unter einem neuen Intendanten weitermachen. Und dann hat der DDR-Staat dieses Berliner Arbeitertheater, das BAT, der Schauspielschule Ernst Busch zugeschlagen. Und meine Mutter, die dann später auch an der Ernst Busch ins Szenenstudien gemacht hat, die durfte dann immer mal wieder als Dozentin mit Studenten in ihr altes Theater, um da Aufführungen zu machen. Ja, ziemlich faszinierend. Nicht nur die beiden, also Wolf Biermann und Jean Souberon und Brigitte Souberon sind in die DDR gegangen, sondern auch Zorro der Bär ist dann irgendwie in die DDR gelangt. Er ist erstmal aus den USA nach Nürnberg, dann nach Köln gelangt, wo dann er deine Mutter kennengelernt hat und dann deine Großmutter hat ihn, glaube ich, dann in die DDR geschickt. Genau. So ungefähr. Genau. Komplexe Geschichte, aber es ja. Ist eine Zeitreise, deswegen ist da auch eine Zeitmaschine eingebaut, damit der Leser oder Hörer, wir haben jetzt gerade ein Hörbuch produziert mit Bob Beeman, der lustigerweise mit Nachnamen Greiner Pohl heißt, aber kein leiblicher Sohn von André ist, okay. Aber aus der Ecke kommt. Und ja, wir haben gerade das Hörbuch produziert und diese Zorro der Bär, der kommt dann halt irgendwann, trifft er mich dann, ich werde groß und sagen wir mal, ich bin jetzt Anfang 20 und habe gerade Schappi kennengelernt. Okay, das ist doch ein guter Ansatz. Und ich suche die DDR von Feeling B, hören wir dann später. Ja, das kommt an einer anderen passenderen Stelle. Jedem Kapitel, es gab ja so, ich mag Spiele, wozu man kein Zubehör braucht. Und wenn wir früher mit André und die Raketen, so ein Freigang-Ableger oder mit der Firma oder Ich-Funktion unterwegs waren, hatte man ja immer lange Fahrten und da haben wir immer so Spiele im Auto gespielt. Und ein Spiel ist zum Beispiel, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün und dann musste man eben raten, was das ist. Oder das Spiel mit den doppeldeutigen Wörtern, das Teekesselchen-Spiel. Und diese Spiele habe ich in dem Buch auch verbraten. Und jedes Kapitel fängt an mit einem Ich sehe was, was du nicht siehst, Spruch. Also, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grober Unfug. Kapitel 10, die Scharlatane. Zu jener Zeit trifft mein angehender Bandkasper auf den Stegreif-Poeten Peter Wawerzinik, der im Volksmund S.C. Happy, Doktor der Fröhlichkeit oder kurz und knapp Schappi gerufen wird. Diesem Mann verdanke ich 20 Jahre später in meiner Rolle als verwunschener Bär ein großartiges Comeback in Amerika, aber dazu mehr in einem der folgenden Bände meiner Lebensgeschichte. Peter und Jonas verbindet bis heute die Lust am Improvisieren mit einer Mischung aus Improvisationskomik und gesellschaftspolitischer Provokation. Agieren sie auf der Bühne mit Utensilien aller Art: Fahnen der deutsch-sowjetischen Freundschaft, FDJ-Hemden, Klopapier, Gasmasken, ein Emailleschild bedruckt mit Bananen. Auch benutzen sie symbolträchtige Handzeichen, mit denen man beim Betrachter Verwunderung und Irritation erzeugt. Die Scharlatane legen sich ungern fest. Mal tauchen sie bei der Firma auf, dann wieder bei der Ich-Funktion, ein Wochenende später als Raketen von Captain Flint alias André Greiner-Pohl. Da sie nie einen Anteil an der Beute der Raubzüge verlangen, werden sie auch nie fester Bestandteil jener legendären Bands. Nach einigen Monaten druckt Jonas ein Scharlatan-Plakat, das zugleich als T-Shirt-Motiv fungiert. Allem Darwinschen Affentheater zum Trotze entwickelt sich auf dem Druck der Mensch aus einem Frosch. Mit diesem vom berüchtigten französischen Kupferstecher Granville von 1782 geklauten Material bestätigt er die Geschichte des Grimmschen Froschkönigs. Jonas schreibt Scharlatarne statt Scharlatane, da er der Meinung ist, dass er sich tarnen muss, um keinen Ärger mit der Macht zu bekommen. Man sieht ihn so gut wie nie ohne Maske auf der Bühne. Die Scharlatane treten immer öfter aus der Dunkelheit ins Rampenlicht. Die beiden Spaßmacher nutzen nach Lust und Laune jede Gelegenheit, um Bühnen, Bands und deren Publikum zu erobern. Legendär ist ein Auftritt in Radebeul mit Matthias Baderholst und seiner Band Frigitte Hodenhorst Mundschenk. Peter und Jonas dürfen als Gäste mit auf die Bühne und lassen ihrer Fantasie freien Lauf. Sie werden von den mitreisenden Fans bewundert, verwundert, begutachtet, von manchen verehrt, von anderen gehasst, in einem Wort Hans Wurst im Doppelpack. Sie werden von Konzert zu Konzert besser, ausgeklügelte Pointen kommen zum Zuge, aus einstigen Peinlichkeiten entsteht Dada-Schocktheater. Inzwischen werden auch die angefixten Musiker von Jonas maskiert, geschminkt und verkleidet. Aus unbedruckten Restrollen der Zeitung Neues Deutschland werden lange, papierende, 1 Meter breite Teppiche quer durchs maulaffenfeilhaltende Publikum gerollt. In diesen Gassen heißt es, sich austoben, ekstatischen Ausdruck tanzen, mit Farbe und Pinsel herumsauen. Einmal begibt es sich, dass mein nun anerkannter Bandnarr einen Hefeteig ansetzt und während laufender Bühnenshow dem Freigangsänger eine Gesichtsmaske abnimmt. Die Teigmaske wird sogleich auf offener Bühne in einem herkömmlichen DDR-Toaster gebacken, um dann bröckchenweise das hungrige, nach Abwechslung gierende Volk zu füttern. Brot und Spiele im besten Sinne. Dieser aufklappbare Toaster wird in vielen Wohnungen der Republik als Heizung benutzt. Allerdings nur, wenn man auf trickreiche Art den Stromzähler drosselt, zeitweise abklemmt oder vor dem Zähler die Leitung anzapft. Verkleidet mit Gasmaske im Schlafsack, Stahlhelm, den beiden Theatergewehren aus dem Jesusfilm und einbandagiert in Toilettenpapier für den Song Biomasse marschiert, treffen sie vielerorts auf die Grenzen des herrschenden Geschmacks. In der untergehenden DDR groben Unfug anzustellen und darzubieten, war den beiden Freunden, die bis heute behaupten, sich eigentlich nicht leiden zu können, eine willkommene Abwechslung. Im Juli 1989 touren die Scharlatane zusammen mit dem Comiczeichner Bernd Friedrich nach einem Raketenkonzert in Radebeul durch Nester wie Weixdorf, Radeberg, Aschersleben und Altenburg bis hin zum legendären Open Air auf der Freilichtbühne Nauen. Unterhalb der Woche tingeln sie auf Dorffesten, in Kneipen, auf Hochzeiten und über Zeltplätze. Gipfel dieser Tour ist der Auftritt in einem Krankenhaus. Der mit Requisiten vollbepackte, ockerfarbene Lada-Kombi der Scharlatane fährt langsam durch Altenburg, eine thüringische Kleinstadt. Der fast nagelneue Wagen, bezahlt mit T-Shirt-Geld, entspricht dem arg entstellten Traum vieler DDR-Bürger. Das Auto ist innen von oben bis unten mit Lackmalstiften bekritzelt. Die Motorhaube ist überzogen mit Siebdrucken des verrückt genialen Comiczeichners Martin Krönert. Manche Spießbürger des untergegangenen Volkes sind über die Auswüchse des Sozialismus sehr verärgert und zu Recht verschreckt. Ein Radler fährt vorbei. Auf dem Bürgersteig läuft eine junge Frau. Sie erweckt das Interesse der drei Autoinsassen. Der Puppenspieler wird seiner Funktion als Wahrsager gerecht, fragt die junge Dame mit einem Bluff, ob sie vielleicht Krankenschwester sei und wisse, wo denn hier das nächste Fest, eine Hochzeit oder sonstige Menschenaufläufe stattfänden. Die junge Hübsche fragt keck zurück, woher er denn wisse, dass sie Krankenschwester sei und dass wir doch auf ihrer Station für die Kranken etwas Unterhaltung aus dem Hut zaubern könnten. Die Herren Spaßmacher lassen sich nicht lange bitten, das Mädchen steigt in die Gauklerkiste und sie fahren gemeinsam zur Spätschicht. Als die Scharlatane in ein Zimmer der Intensivstation treten, rutschen ihnen fast die Herzen in ihre Hosen. Der Raum ist das Sterbezimmer. 5 alte Herren warten teilweise apathisch auf den Tod, der vor der Tür die Sense wetzt. Der Porträtzeichner Bernd, Dritter im Bunde, setzt sich an eins der Betten und beginnt einen plötzlich ganz verzückten und aufrecht sitzenden Mann zu malen. Als dessen Frau später zu Besuch kommt, ist sie tief gerührt über das gelungene Porträt. Dr. S.C. Happy in schwarzem Wrack und mit Zylinder auf dem Kopf mimt den Zauberer. Er schafft es wirklich, den vielleicht letzten Wunsch eines Sterbenden nach Bier zu erfüllen, indem er ihm ein Rezept auf eine Bierflaschenetikett schreibt. Mit diesem Rezept in der alten zitternden Hand ruft der Mann sogleich nach unserer Spätschichtschwester und wenn das mal kein Zufall ist, im Kühlschrank befindet sich das ersehnte letzte Bier. Die Schwestern erlauben, das alkoholhaltige Getränk zu kredenzen, der Mann nippt glücklich einige Schlucke und schläft selig ein. Es würde mich nicht wundern, wenn jener Mann in dieser Nacht mit einem Lächeln im Gesicht für immer entschlafen ist. Es kommt jetzt eigentlich noch eine lustige Geschichte, die hier... Das waren schon zwei meiner Lieblingsgeschichten, die mit dem Hefeteig und die mit dem Krankenhaus, obwohl die auch ja tragisch, komisch ist. Lass mich mal noch die hier zum Besten geben. Während ihrer Tour geben sich die Scharlatane tagsüber als Rechercheteam der beliebten Sendung des DDR-Fernsehens Außenseiter Spitzenreiter aus und machen die wohl lustigsten Recherchearbeiten aller Zeiten. Das Format der echten TV-Sendung besteht darin, außergewöhnliche Hobbys und Begabungen, nicht alltägliche Erfindungen oder ungewöhnliche Rekorde der Republik für die Zuschauer zu dokumentieren. Die Moderatoren klingeln unangemeldet bei den betreffenden Personen, welche meist heimlich aus dem Bekanntenkreis per Postkarte an den Sender empfohlen wurden. Nicht einmal gab es Zweifler. Jeder der genarrten Protagonisten gibt stolz Auskunft und spreizt sich vor dem falschen Kamerateam. Leider war fast nie ein Film in der guten alten Super-8-Kamera und in dem Walkman nie eine Kassette, wenn Dr. S.C. Happy die Menschen interviewt und Jonas sie filmt. Das Gegenteil von versteckter Kamera. So tun, als ob man dreht. Jeder Mensch soll sich laut Andy Warhol wenigstens einmal im Leben für einige Momente als Star fühlen. Es wird für den Fährmann auf der Fähre von Sandau, für die Affen im Zoo von Aschersleben gegaukelt. Es wird der Bauer mit der größten Sau der DDR gekürt und ganzjährig nachwachsende Erdbeertorten in Kühlschränken vermutet. Das selbstgedruckte Tourplakat kann man auch die beste Story fand wie folgt statt. Die Scharlatane landen zur Nachmittagszeit in einer Kleinstadt. Sie parken unauffällig ihr buntes Auto im Abseits und schlendern voll ausgerüstet mit Kamera und Mikro zum Marktplatz. Mal sehen, was passiert. Plan A, das unvorhersehbare Einfangen. Sie treffen auf den gut frequentierten Eisladen und da eine große Linde vor dem Eingang wächst, heißt der Laden folgerichtig Café zur Linde. Man kann drinnen und draußen schlemmen, die Sonne scheint, an der Luke für den Straßenverkauf steht eine lange Schlange. Auf der Terrasse stehen 4 Tische, alle besetzt, der Baum spendet wohltuenden Schatten, die drei haben Appetit auf Eis, aber keine Lust, sich an das Ende der Schlange zu stellen. Jonas kommt auf die Idee, sich als Filmteam zu outen und gleich am Kopf der Schlange zu hinterfragen, ob es denn auch Lindenblüteneis gäbe und dabei dann gleichzeitig ein schnelles Eis zu bestellen. Peter ist begeistert. Bernd wird die Sache zu albern. Er beobachtet die Szene lieber aus dem Abseits. Jonas. Schönen guten Tag, dürfen wir kurz stören? Außenseiter Spitzenreiter, wir haben Post bekommen und hätten da mal eine Frage. Wie von Zauberhand weicht die Schlange neugierig beiseite, macht Platz und verwandelt sich in eine Traube. keiner murrt gegen die Drängler. Verkäuferin: Ach, wie nett, Sie hatten wir noch nie in unserer Stadt. Ich verpasse keiner Ihrer Sendungen. Wo ist denn der Herr Moderator? Ist er krank? Peter pariert ohne zu zögern. Nein, nein, dem Herrn Wolfram geht es gut. Wir sind nur das Rechercheteam mit kleinem Besteck. Der Übertragungswagen kommt in 3 Wochen mit den großen Kameras. Jonas verkneift sich das Lachen. Verkäuferin: Ja, was kann ich für Sie tun? Peter: Nun, wir haben letzte Woche eine Zuschrift bekommen. Uns wurde mitgeteilt, dass es bei Ihnen demnächst Lindenblüteneis geben soll. Die gute Frau stutzt für einen Moment. Und Jonas setzt nach: Wir vermuten, dass es gut gegen Erkältung sein soll. Wir würden das gern testen, koste es, was es wolle. Wir sind extra aus Berlin gekommen. Die Verkäuferin zweifelt für den Bruchteil einer Sekunde, sieht aber die Schmalfilmkamera auf sich gerichtet und das Mikrofon vor ihrer Nase und antwortet: Oh, das tut mir leid. Heute haben wir leider nur Schoko, Vanille und Erdbeer. Aber sagen Sie, wer hat Ihnen das verraten? Peter: Das dürfen wir Ihnen leider nicht sagen. Sie kennen ja unsere Sendung. Das muss geheim bleiben. Aber ich darf Ihnen verraten, der Hinweis kommt von einem Ihrer Kunden. Jonas: Können Sie uns denn jetzt schon etwas über das Rezept verraten? Die Frau will nichts falsch machen und sagt: Warten Sie einen Moment. Ich frage meinen Mann. Ich bin bloß für den Verkauf zuständig. Sie verschwindet aufgeregt in ihrem Häuschen. Die zur Traube mutierte Schlange wispert, murmelt und die Geschichte nimmt unweigerlich ihren Lauf. Bernd behält mit seiner Sonnenbrille die Fluchtwege im Auge. Die Frau kommt wieder und sagt: Ja, wir sind dabei, ein Eis aus dem Extrakt der Lindenblüte zu entwickeln. Und wie Sie schon richtig bemerkt haben, es soll unsere Bürger vor Grippeerkrankungen schützen. Die Schlange ist inzwischen doppelt so lang, gafft mit offenem Mund und schlackert mit den Ohren. Peter: Was können wir denn dem Herrn Moderator ausrichten? Wann sind Sie denn soweit? Die arme Frau windet sich. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir bleiben dran. Sie sehen ja selbst, wie viel Arbeit vor der Luke steht. Da bleibt wenig Zeit für Experimente. Möchten Sie vielleicht erst einmal ersatzweise unsere anderen Sorten ausprobieren? Peter und Jonas strahlen. Und wie aus einem Munde sagen beide: Ja, aber sicher doch, gute Frau. Können wir bitte je 3 Portionen verkosten? Ach, und Ihr Kaffee soll ja auch spitzenreitermäßig sein. Die Frau entkrampft sichtbar und ist froh, wenn der Spuk vorbei ist, der Ruf gerettet, das Geschäft weiter boomt. Aber gerne doch. Günther, mach doch mal Platz da, ihr seid doch bestimmt schon fertig. Eine Familie mit 2 Kindern räumt widerwillig ihr Geschirr ab und macht Platz. Jonas zückt sein Portemonnaie und will zahlen. Lassen Sie nur, das geht aufs Haus. Lassen Sie sich schmecken und nichts für ungut, das mit dem Lindenblüteneis, das dauert noch ein paar Wochen. Mein Schalk bedankt sich höflich im Namen der Truppe und nimmt Peter das Mikro aus der Hand, damit der das vollbeladene Tablett tragen kann. Bernd traut sich an unseren Tisch und Peter ruft laut: Ah, da kommt ja auch schon der Herr Produktionsleiter. Kommen Sie, Herr Friedrich, es gibt Kaffee und Eis. Leider ohne Lindenblüten, aber das wird noch. Die Schlange ist inzwischen auf das Dreifache angewachsen und tuschelt, was das Zeug hält. Eine mutige 12-Jährige kommt an den Tisch und lässt sich ein Autogramm geben. Peter malt ihr ein Bildchen auf die Serviette und alle 3 Ganoven unterschreiben. Sie lassen sich das freundliche Bestechungsmahl schmecken und interviewen im Anschluss die umherstehenden Kinder, ob sie denn bei Schnupfen Lindenblüteneis essen würden. Die Kinder schütteln den Kopf und damit die Sache nicht doch noch auffliegt, verlagert Peter das Thema auf Bier. Er fragt, wieder mit seinem Mikrofon bewaffnet, die Männer am Nebentisch, ob sie grünes Bier trinken würden. Es gäbe da gerade in Berlin eine Testproduktion, die in den Kaufhallen angeboten wird. Die Männer steigen ernsthaft ins Gespräch ein, diskutieren darüber, ob normales Bier besser aus braunen oder grünen Flaschen schmecke. Das war früher wirklich so eine Frage mit den grünen und braunen Flaschen. Die Anwesenden hier lachen und erinnern sich. Steigen einfach ein. Nein, sie hätten noch nicht von der neuen Sorte gehört und es gäbe ja heutzutage alles Mögliche, wie zum Beispiel Apfelcola und Apfelshampoo. Einer der 4 sagt: Wenn es das Zeug umsonst gibt und es nicht nach Apfel, lautes Gelächter, schmeckt, würde ich es ausprobieren. Immer her damit, Hauptsache es dreht. Und er ruft zur Eisverkäuferin: Helga, mach mal ein paar kurze klar für uns und die Jungs vom Fernsehen. Die anderen 3 winken ab, tippen sich mit dem Finger an die Stirn und meinen, was die da oben sich nur wieder ausdenken. Nichts als Unfug. Recht haben sie. Und die Zeit gerät wie immer, und die Zeit gerät wie im Fluge noch weiter aus der Fuge. Und ein halbes Jahr später gab es in der DDR Lindenblüteneis und grünes Bier. Nee. Leider nicht. Sonst hätte sie vielleicht überlebt. Nee, aber warum es kein Lindenblüteneis, also warum es noch kein Lindenblüteneis gibt, das wundert mich wirklich. Also weil die eiserne Hand des Marktes hat noch nicht zugegriffen. Ja, das sind sozusagen unsere Scharlatani-Schichten, die so vorm Mauerfall stattfanden. Du hast mir damit auch eine Radio-Idee eingegeben, diese Außenseiter-Spitzenreiter-Idee, die könnte auch gut im Radio funktionieren, denke ich. Aber, ja, aber ja, die gibt es ja schon so mit fingierten Anrufen. Schon. Ja, so. Leider gibt es die auch schon. Aber. Ja. Ja, jetzt würde eigentlich als Lied vor dem für den nächsten Absatz würde eigentlich die Feeling B Musik passen. Ja, ich suche die DDR, einer ihrer großen Hits. Genau, ich suche die DDR. Na dann drücken wir mal auf Play. Ja, zwischen BRD und Polen, da wurde uns ein Land gestohlen. Das war jetzt Feeling B mit einem ihrer großen Hits. Ja. Genau. Das war einer der Hits, die aber halt am Ende ihrer Karriere. Vor der Mittelalterphase dann. Genau. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch ein guter Anlass, fortzufahren im Text, denn die DDR wird von einer ziemlich untergründigen Seite auch ganz gut beschrieben im Buch. Ja, wir machen mal weiter mit Kapitel 12. Ich sehe was du nicht siehst, und das ist ein rollendes Pulverfass. Achso, ich muss noch vorne wegnehmen. Ich lese jetzt hier im Radio Leipzig. Und Leipzig ist ja die Stadt, wo der Spruch "Wir sind das Volk" entstanden ist. Und in diesem Buch gibt es hier eine andere Sichtweise darauf. Ich hoffe, das gibt keinen Ärger. Und ich freue mich sehr, dass Alexander Pelemann hier ist, weil der ist hier im Publikum und der war dabei, als das Konzert stattfand, was jetzt hier beschrieben wird. Also es gibt außer mir noch andere Zeitzeugen. Kapitel 12, Wir sind das Volk. Einen Tag, bevor laut Wikipedia die Wutbürger der DDR bei den Leipziger Montagsdemos Wir sind das Volk skandierten, entspricht der Slogan bereits am 1. Oktober 1989. Ich vermute jetzt mal, Alexander war in dem Konzert und hat den Spruch von da aus mit nach Leipzig genommen, weil der nämlich einen Tag später in Leipzig auftauchte. Bereits am 1. Oktober 1989 in der Berliner Werner Seelenbinderhalle. Einen passenderen Namen hätte es nicht geben können. Es findet ein von der FDJ organisiertes Konzertwochenende der sogenannten anderen Bands statt. Erstmalig dürfen Punkbands wie die Firma und die polnische Formation Anti-Armia den aus der gesamten Republik angereisten Blauhemden ihre provozierenden Songs um die Ohren hauen. Nur 20% der Tickets sind im freien Verkauf erhältlich. Die echten Fans, also die Punks aus Halle, Dresden, Leipzig, Jena, Berlin und Kleinposemuckel, müssen vor den Toren der mehrere tausend Menschen fassenden Sportarena verharren. Die Situation wird vom überzähligen Volk nicht wirklich als störend empfunden. Die Fans sparen das Eintrittsgeld von 7 Ostmark und 5-pfennigen Kulturbeitrag und können die dröhnende Musik wunderbar auf der Wiese liegend an der frischen Luft genießen. Schnaps und Weinflaschen machen die Runde. Es kann geraucht und gekotzt werden, ohne dass einen die Ordner mit ihren roten Armbinden zur Rechenschaft ziehen. Am Vorabend dieses legendären Konzerts braut sich auf einem Dachboden im Prenzlauer Berg in der illegalen Siebdruckwerkstatt meines Mr. X ein kleiner Skandal zusammen. Die Gründung einer demokratischen Plattform, mit der die systemkritischen Intellektuellen der DDR Reformen à la Gorbatschow durchsetzen wollen, steht kurz vor dem Durchbruch. Es war durchgesickert, dass Mitte September in allen Bezirken der Republik bei den staatlichen Stellen unter dem Namen Neues Forum die Legalisierung dieses Bündnisses beantragt werden soll. Der Flüchtlingsstrom über Ungarn nimmt täglich an Fahrt auf und beunruhigt langsam selbst die Amerikaner. Der Untergrund ist hochelektrisiert. Endlich passiert etwas. Die Menschen, die ihre kleine, marode DDR trotz ihrer massiven Mängel lieben, spüren einen aufkeimenden Hauch von Hoffnung. Jonas macht sich an die Arbeit. Er malt per Hand auf ein Blatt Pergamentpapier den Schriftzug Neues Forum 1989, beschichtet einen Siebdruckrahmen mit lichtempfindlicher, giftiger Emulsion und stellt ein Sieb her, von dem später bei Bedarf bis zu 5000 Drucke gezaubert werden können. Es klopft am Werkstattfenster und Jonas bekommt es einen Moment mit der Angst zu tun. Was, wenn jetzt die Stasi vor der Tür steht und ihn verhaftet? Zum Glück ist es Gunther, der Manager der Ich-Funktion. Er grinst meinen Schützling an und fragt: "Na du Kaspar, kann ich was helfen?" Kann er. Jonas quetscht die Farbe mit einem Rakel auf 10 weiße T-Shirts und auf ca. 20 gelbe, rosa und türkisfarbene Stoffreste seiner Klamottenmanufaktur. Gunther nimmt sie mit sauberen Fingern ab und legt sie auf die Trockenrahmen. Zwischen Idee und Fertigstellung vergehen keine 12 Stunden. Die beiden verabschieden sich im Morgengrauen und mein Druckerzeuger fällt müde und erfüllt vom Sonnenaufgang in der DDR ins Bett. Am nächsten Tag unterbreitet Jonas Tatjana Flamminger den Vorschlag, die Band während des bevorstehenden Auftritts in der Seelenbinderhalle mit den frischen T-Shirts zu kostümieren. Die Sängerin der Firma ist skeptisch und will sich ungern vor den Karren spannen lassen. Beide diskutieren, ob die Aktion mit den T-Shirts der Sache dienlich oder einfach nur idiotisch sei. Am Ende des Gesprächs wird sich darauf geeinigt, dass die Performance zu provokant sei und die vorsichtige Öffnung und den Umbau der Gesellschaft gefährden könne. Jonas kann mit dieser Lösung nicht gut einschlafen und so startet er am Tag darauf beim Einladen der Musikanlage einen erneuten Versuch, diskutiert weiter, diesmal mit den anderen Musikern der Firma und ihrem Paten André alias Captain Flint. Flint ist Systemprovokateur erster Kajüte und nach seinem erneuten Auftrittsverbot auf Krawall gebürstet. André hat die Firma bereits überzeugt, dass er mit seiner Geige heimlicher Bestandteil des Konzerts sein müsse und betrachtet voller Begeisterung die nach Verdünnung riechenden Druckmittel. Er spürt förmlich das Prickeln des bevorstehenden Abenteuers auf der Haut und trifft Kraft seiner natürlichen Autorität eine Entscheidung. Leute, wir machen das und wie Rio Reiser so schön singt, lasst uns das Ding drehen. Da freuen sich Gunther und der Narr, dass ihre Arbeit nicht in der Makulaturschublade der Geschichte landet. Jonas klatscht vor Freude in die Hände und hüpft auf einem Bein um Andres schwarzen Wolga-Kombi. Um nicht sofort nach den ersten zwei Songs vom Veranstalter und den anwesenden Sicherheitskräften der Bühne verwiesen zu werden, beschließen die Bandmitglieder, die Parolen-T-Shirts vorerst drunter zu lassen und erst beim letzten Lied blank zu ziehen. Gunther und Jonas befinden sich während des Konzerts im Saal und verteilen alle bedruckten Stoffreste an eingefleischte Fans mit der Bitte, sie zu gegebenen Zeitpunkt mit beiden Händen in die Höhe zu halten. Endlich ist es soweit. Der vorletzte Song ist ausgespielt, die Musiker legen ihre Instrumente beiseite und pellen sich zeitgleich wie heiße Kartoffeln. Gunther zieht auch sein T-Shirt aus und wird augenblicklich von zwei Zivilen eingehakt und abgeführt. Wie sich später herausstellt, wird der arme Kerl vom Mixer aus direkt auf das Polizeirevier in die Keibelstraße transportiert und erfolglos verhört. Ein Raunen geht durch den Saal. Das Volk applaudiert, jubelt, pfeift und schreit vor Begeisterung über das, was sie schwarz auf weiß lesen. Die Bannerträger im Publikum schießen hier und da wie Pilze aus der Masse. Die Stimmung heizt sich auf wie in einem Kessel, der zu explodieren droht. Die Band hat große Mühe, ihr letztes Lied zu zelebrieren, und sobald der letzte Ton verklungen ist, verschwinden sie stolz von der Bühne. Mein Narr schleicht auf Umwegen in den Backstage und beglückwünscht seine Helden. Der Saal tobt. Das Publikum verlangt nach mehr, bildet einen mächtigen Chor von nicht Ende wollenden Zugaberufen. Die Musiker verharren in einem Gefühl aus Euphorie und Angst darüber, was nun passieren wird. Doch es gibt niemanden, der die Provokateure zur Rechenschaft zieht. Die Zugaberufe nehmen kein Ende. Nach 7 Minuten kommt der Veranstalter an den Backstage, um die Band erneut auf die Bühne zu bewegen. Aus der Aufforderung wird eine Bitte, und da die Band keine Anstalten macht, den Backstage zu verlassen, gar meint, sie seien keine Dienstleister, wird aus der Bitte ein Betteln. Da Trötsch, der Keyboarder, zuckerkrank ist und sich auf der Toilette einen Insulinschub verpasst, können sich die restlichen Bandmitglieder darauf herausreden, dass sie nicht mehr komplett sind. Eine Zugabe scheint unmöglich. Jonas schleicht sich wieder in den Saal. Er will sich nicht entgehen lassen, wie der Veranstalter den aufgebrachten Massen die Entscheidung der Band mitteilen muss. Der arme Mann, der schon allein mit dem Engagement der Firma seine Karriere aufs Spiel gesetzt hat, wird ausgebuht, ausgepfiffen und mit überflüssigen Gegenständen beworfen. Der Mob will und kann ihm nicht glauben, dass die Musiker bereits nach Hause gefahren sind und wirklich, wirklich nicht von der Staatssicherheit weggesperrt und verhört werden. Und plötzlich ist er wieder da. Der jahrhundertealte, immer wiederkehrende Spruch: Wir sind das Volk. Die berühmten 4 Worte, die gesamte bisher bestehende Weltordnung bis heute auf den Kopf stellen wird. Auch Sprüche wie Neues Forum jetzt und Lass die Firma frei werden skandiert. Eine 100-Mann starke Rotte von Blauhemden schlängelt sich in Form einer Polonaise durch den Saal. Sie positioniert sich mit eingehackten Armen vor der Bühne, um klare Fronten zu schaffen. Die Ordnungshüter sind beauftragt, eine mögliche Erstürmung der Bühne und des Backstages zu verhindern. Die Blauhemdträger werden vom Publikum verhöhnt, verlacht und mit Kleingeld beworfen. Und immer wieder: Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Der Apparat, also die Oberin, betrachten das unfassbare Spektakel durch eine dicke Glasscheibe auf der 2. Empore. Trotz seiner Hilflosigkeit handelt der Veranstalter sehr klug und bedacht. Er schickt nach 10 Minuten die Mauer aus Blauhemden wieder in ihre Aufenthaltsräume, setzt sich auf die Bühnenrampe und versucht durch beruhigende Worte das Publikum zu besänftigen. Nun schnappt die Falle endgültig zu. Mein Druckmittelerzeuger geht direkt zu ihm, hält ihm die Unterschriftenliste des neuen Forums unter die Nase und drückt ihm einen Stift in die Hand. Ob er will oder nicht, er unterschreibt und das Publikum jubelt. Auf der Stelle bildet sich eine lange Schlange von Befürwortern, die ihre 3 Kreuze auf die Liste kritzeln. Der Druck der Situation entweicht langsam, eine explosionsartige Eskalation ist verhindert. Nach und nach verlassen Teile des Publikums den Saal. Die einen brauchen frische Luft, andere wollen endlich an der Garderobe ihr Blauhemd ausziehen und manche müssen zum Bahnhof, um ihren Zug nicht zu verpassen. Die jungen Menschen machen sich bei wunderbar sternenklarer Nacht auf den Heimweg, bringen den Virus in die entfernten Winkel der Republik und verbreiten die frohe Botschaft. Warte mal, die ca. 1000 verbleibenden Fans platzieren sich in kleineren Grüppchen auf dem Fußboden, treten in den Sitzstreik und werfen umherirrenden Ordnern Worte wie »Keine Gewalt« und »Ihr könnt nach Hause gehen« an den Kopf. Erst bei Sonnenaufgang gegen 5 Uhr morgens verlässt das letzte Grüppchen die Seelenbinderhalle. Ich, Zorro der Bär, bin stolz und glücklich über den gelungenen Streich meines kleinen Traumtänzers und bewache geduldig seinen Schlaf der Gerechten, der über die Mittagszeit hinaus andauert. Am 19. September 1989 meldet das neue Forum seine Gründung und 11 von 15 DDR-Bezirken an. 2 Tage später wird über die staatliche Nachrichtenagentur ADN verbreitet, das neue Forum sei als verfassungs- und staatsfeindlich einzustufen. Zu diesem Zeitpunkt haben bereits 3000 Menschen den Aufruf unterschrieben und am 25. September wird der Antrag auf Zulassung offiziell abgelehnt. Begründung: Es besteht keine gesellschaftliche Notwendigkeit für eine derartige Vereinigung. Ja, das Konzert war, glaube ich, am 1. Oktober 1989, wenn ich nicht irre, in der Werner Seelenbinderhalle mit Anti-Amia und die Firma. Genau. Und in Wikipedia steht, dass ab 2. Oktober in Leipzig der Spruch »Wir sind das Volk« aufkam. So funktioniert das dann vielleicht. Ja, wie ging es denn dir mit der Erinnerung? Das ist jetzt ja auch alles schon eine geraume Weile her. Du hast auch Zeitzeugen und Zeitzeuginnen da noch zu Rate gezogen, Briefwechsel geführt. War das einfach für dich, dich daran zu erinnern an alle Details oder hat dir es dann auch geholfen, nochmal Leute zu fragen? Ja, also es ist so gewesen, dass ich zusammen mit Klaus Thaler 10 Jahre an dem Buch geschrieben habe. Und dann haben wir nochmal 3 Jahre einen Verlag gesucht. Und da hier in dem Buch alle Namen echt Namen sind und keine Fake-Namen, war natürlich uns wichtig, dass die Leute, die in dem Buch vorkommen, ihr Okay dafür geben. Zumal auch viele mit einem Foto mit drin sind. Und dann haben wir sozusagen die Fotorechte, also nicht nur von den Fotografen, sondern auch von den Leuten, die auf den Fotos drauf sind, geholt. Und uns war wichtig, dass die halt auch zu den Texten stehen. Und da kam dann von dem Friseur Frankie Schäfer, der am Anfang von dem Buch mit vorkommt, weil er auch der Friseur meiner Mutter war, kamen da halt ein paar Sachen, die er richtig gestellt hat, also die dann nicht ganz so stimmten. Und das fanden wir dann so toll, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen einfach diese Richtigstellung oder diese Antworten auf die Leute, die die Manuskripte gelesen haben, die nehmen wir einfach mit ins Buch rein, um sozusagen damit klarzumachen, dass Erinnerung lückenhaft sein kann, dass durch einer erzählt es dem anderen und der erzählt es dem nächsten, Legenden entstehen, die ja nicht mehr der Wahrheit entsprechen oder nur noch entfernt der Wahrheit. Und dass so wahrscheinlich auch Bibel, Koran und Wikipedia entstanden sind. Das ist auch echt toll, weil das sind dann die Romanfiguren und dann sind nochmal quasi doppelt die echten Personen mit drin, die sich dann miteinander. Genau, und diese Briefe sind aber alle wirklich echt geschrieben. Also es ist, und eigentlich müsste man fast sagen, ein Autorenkollektiv, wobei natürlich die anderen Autoren immer nur so eine halbe oder eine Seite haben. Aber dadurch ist das Ganze nochmal. Irgendwie hat das nochmal einen anderen Drive gekriegt. Das ist ja auch gut, weil du in so viele verschiedene Subkulturen oder Untergründe der DDR so Einblicke gewährst. Es gibt auch so einen modemäßigen Underground sozusagen, um das die Initiative CCD, schick, charmant und dauerhaft. Ich kann ja mal ganz kurz vorlesen aus dem Impressum, wer da alles eine Zeitzeugenflaschenpost geschrieben hat. Also es gibt einen Brief von Nina Hagen, es gibt einen von Frankie Schäfer, es gibt einen von der Modemacherin Sabine von Oettingen, von dem Model, Fotomodel Dome Hollenstein, von dem Fotografen Robert Paris, von der Firmasängerin Tatjana Besson, von dem Freigangsänger André Greiner-Pohl, vom Ich-Funktionssänger Kai Pankonin, vom Ich-Funktionsmanager Gunther Franze und von dem Tacheles-Musiker Leo Kondeine, von dem Schriftsteller Peter Wawrzynek, von dem Schauspieler Christian Grashof und von mir, Jonas Biermann-Souberon. Ich muss dazu sagen, Biermann ist in dem Falle mein zweiter Vorname. Mein Vater hat sich den Clou ausgedacht, den Behörden zu erklären, dass Biermann ein Vorname ist wie Hermann oder Friedemann. Und komischer, bescheuerter Name. Ja, das Bier taucht auch öfters auf in Form von Etiketten, grünem Bier und. Genau, und dann gibt es halt Fotos von Roger Melis, von Frieda von Wild, Frieda von Wild, von Helga und Robert Paris, von Thomas Stark, Kuno Rudolf, Hartmut Beil, Peter Wawrzynek, Frank Müller, Christiane Röver, Frau Janosch, also der Frau von dem Janosch. Mhm. Den haben wir auf Teneriffa kennengelernt und sind gut mit dem befreundet. Und Zeichnungen von Martin Krönert, Mita Schamal, Trommlerin von Namenlos, Bertram Schiel, Johanna Martin, Haki Ginder. Haki Ginder ist der Gründer vom Chamäleon Varieté. Ja, das sind so die ganzen Leute, die aktiv an diesem Buch mitgearbeitet haben. Ja, die Fotos machen auch nochmal einen besonderen Reiz aus. Das sind sehr schöne Fotografien, die auch nochmal dann ganz gut das illustrieren, halt die Zeit. Das finde ich auch sehr gelungen. Ja, wir haben jetzt noch Musik einerseits von der Gruppe Die Firma, zum Beispiel das Stück Alte Helden. Oder wollen wir nochmal im Text weiter? Ja, lass uns mal, passend jetzt zu diesen Umbruchssituationen, hat Trötsch, der Keyboarder von der Firma, eins seiner besten Lieder ist da jetzt zu hören, Alte Helden. We'll be right back. Ja, die Firma mit alte Helden. Wir tauchen jetzt noch tiefer ein in die Geschehnisse in Ost-Berlin in dieser Zeit. Was hast du als nächstes rausgesucht? Ich sehe was, was du nicht siehst, und das hat keine Angst. Kapitel 13, die Flugblätter von GC Money. Jonas fällt eines Tages auf der Straße eine Kiste vor die Füße. Ein Karton, der im wahrsten Sinne des Wortes von einem LKW gefallen sein muss. Dieser Ausdruck wird weltweit für Dinge verwendet, die illegal verschwinden. In der DDR sind Materialien aller Art nützliche Tauschobjekte. Sie werden von den Besitzern, also dem Volke, als sozialistisch umgelagertes Volkseigentum behandelt. In Baubetrieben fallen ganze Paletten mit Stein oder Zement vom Hänger. Im Bereich Feinkostwaren gibt es überdurchschnittlich viele Pannen. Kleine Betrügereien, bei denen der Gabelstaplerfahrer scheinbar etwas rammt. Büchsen mit Ananas- und Pfirsichhälften oder Schnapsflaschen werden als angeblich beim Transport verbeult und zersplittert abgeschrieben und verhökert. Der Inhalt der Kiste, die Jonas findet, ist für den Normalbürger dermaßen uninteressant, dass man nur vermuten kann, dass sie durch echte Schusselei aus dem Gleichgewicht kam und den freien Fall auf den Rinnstein suchte. Der relativ kleine Pappkarton ist bis zum Anschlag gefüllt mit Bieretiketten. Wozu kann man die gebrauchen ohne Bier und ohne Flaschen? Jonas weiß es noch nicht, findet aber die Menge von ca. 1000 gleichen, einseitig bedruckten Zettelchen bemerkenswert und schleppt die Beute in seine Wohnung. Er steckt fortan ein Packen in seine Umhängetasche und nutzt sie für Notizen, zum Malen und zum Papierfliegerfalten. Es gibt noch nicht viele Telefone und schon gar keine Anrufbeantworter. Daher ist es üblich, an den Wohnungstüren Stifte und Notizblätter zu befestigen, um diese dann zur Kommunikation zu nutzen. Viele Wohnungen sind unter Freunden so gut wie offen, man braucht nur einen Dietrich oder weiß, wo sich dieser krummgebogene Nagel befindet. Vorzugsweise wird er unter den Fußabtreter oder den Fenstersims ins Treppenhaus gelegt. Immer häufiger schwirren die Bieretiketten durch die Hausflure von Ost-Berlin oder werden bei anstehenden Konzerten bündelweise von der Bühne geworfen. Sie irritieren die anwesenden Mitarbeiter der Sicherheit. Sobald Zettel das Fliegen erlernen, wittert die Behörde der geheimen Überwacher Zersetzung. Die Ausbeute der Statisten bleibt gering. Sie halten nichts weiter in der Hand als ein gewöhnliches Stück Papier, auf dem schwarz auf grün Berliner Bier EVP 061 Mark gedruckt steht. So ein Mist, denkt manch einer der Detektive und versteht den Sinn der Aktion nicht, der lediglich darin besteht, so zu tun, als ob da Flugblätter von der Bühne fliegen. Dass gerade Biermanns Ableger diese Etiketten verteilt, ist ein Treppenwitz der Geschichte oder besser gesagt ein ausgebuffter Schachzug des Universums. Die Mahnwachen an der GC-Manne-Kirche werden immer häufiger Ziel der abendlichen Spaziergänger. Die Bürger brauchen die Bewegung und die Bewegung braucht die Bürger. Die Kirche befindet sich in der Stargarder Straße mitten im Herzen des Prenzlauer Bergs. Dr. S.C. Happy ist zu jener Zeit mit mehreren Kneipenverboten belegt, da er im Suff gern auf Tischen tanzt und den Anwesenden seine teils genialen Wortattacken um die Ohren haut, singt, schreit oder bellt. Peter Runkel überredet nach einem ausgiebigen Katerfrühstück mit Ei, Tee, Toast, Käse und Marmelade unseren Schützling zu einem Ausflug. Er lockt ihn ins Leben und nimmt ihn für den Rest des Abends in Schlepptau. Die beiden setzen sich in das von oben bis unten bemalte Kasper-Auto und fahren direkt in die Stargarder. Eigentlich nur ein Fußweg von 15 Minuten, aber da es damals mehr Parkplätze als Autos gibt und man nie weiß, ob der Abend mit einem morgendlichen Ausflug an den Liebnitzsee endet, beschließen die zwei Scharlatane einstimmig, den Lader-Kombi durchzustarten. Ein Bewusstsein für die eigene Gesundheit oder gar die Umwelt gibt es damals nur spärlich, obwohl bereits seit Jahren die Umweltbibliothek im Keller der Zionskirche existiert. Überhaupt verhält sich die evangelische Kirche in der DDR sehr schlau. Sie öffnet ihre sinnentleerten Gotteshäuser, um sie mit jungen, rebellischem Blut zu füllen. Mutige Gemeindepfarrer erlauben Blues- und Punkkonzerte, organisieren systemkritische Ausstellungen und bieten Gesprächsrunden aller Art ein offenes Forum. Von Jena über Halle, von Rummelsburg bis nach Fitte am Kap Arkona. Die Kirche bietet vor allem den jugendlichen Systemzweiflern Freiräume. Interessant ist, dass überwiegend Ungläubige die Treffpunkte der jungen Gemeinden nutzen. Es wird Tischtennis gespielt, geknutscht, Musik gehört und abwartend Tee getrunken. Diese Räume dürfen von der Polizei nicht betreten werden. Ein Volltreffer landet die Stasi, wenn sie einen dieser Pfarrer zur Mitarbeit zwingen kann. Vor der Gethsemane-Kirche treffen sich seit Wochen leise tuschelnde Menschen mit brennenden Kerzen. Schweigender Widerstand ist die sich verselbstständigte Parole. Ein Bettlaken ist ausgerollt und provisorisch am Kirchenzaun befestigt. Rot auf weiß ist zu lesen: Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Der Untergrund ist schlau. Gegen ein Zitat von Rosa Luxemburg können die DDR-Eroberer nichts sagen. Ausreisewillige sind bereits in Massen auf dem Weg in die BRD-Botschaften Ungarns, der GSSR und Polens unterwegs. Alle anwesenden Protestler stehen sich die Beine in den Bauch. Wir treffen auf die gleichen Strickmützen mit Kerze wie gestern, nur sind es heute schon doppelt so viele wie vorgestern. Die friedliche Szenerie vor der schweren Eichenpforte der Kirche ist unserem Doktor der Fröhlichkeit zu trocken. Er will lieber einkehren, bei einem vernünftigen Bier über die Zukunft schwadronieren, pro Schnäpschen ein, zwei oder besser gleich drei Pläne schmieden. Heute hat Runkel seine Sucht gut im Griff und ist immer noch unternehmungslustiger und fröhlicher als viele seiner Nachbarn. Ich muss dazu sagen, Runkel ist der eigentliche Name von Peter Wawetzinek. Der hat nur den Namen seiner Zieheltern angenommen und heißt aber eigentlich Peter Runkel. Die Scharlatane treffen in einer randvollen Kneipe in der Nähe der Kirche auf Bert Papenfuß. Der Lyriker gehört neben Sascha Andersen zur selbstverliebten Elite des Prenzlauer Bergs. Er belächelt Chappis Texte und ist dessen Ostberliner Gegenspieler. Papenfuß ist in der Szene bekannt für schwer anarchistisch angehauchte Lyrik, hat einige gute Songs wie »Der Blues muss bewaffnet sein« geschrieben und gilt als einer der Hauptakteure des organisierten Widerstands um das Schriftsteller-Ehepaar Christa und Gerhard Wolf. Beide Wolfs unterzeichnen die Resolution gegen die Ausbürgerung des heulenden Namensvetters, worauf ein Parteigewitter vom Feinsten aufzog und sich der Himmel teilte. Da sie zu diesem Zeitpunkt jedoch schon zu den auch im Ausland bekannten Schriftstellern gehören, ist es für den Apparat schwierig, sie mundtot zu machen oder gar von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Christa und Gerhard wagen immer wieder, den reformwilligen Mut zu machen und fördern die heranwachsenden Autoren der DDR. Papenfuß veröffentlicht unter ihrer Deckung und mit ihrem Wohlwollen halblegale Zeitschriften. Nebenbei tingelt der Szeneliterat seine Texte zelebrierend mit der Band Ornament und Verbrechen durch den Wilden Osten. Nach dem Mauerfall eröffnet er kultige Treffpunkte wie das Café Burger in der Torstraße und die Rumbalotte in der Metzerstraße. Nach der Wende dienen seine Kneipen vielen ehemaligen Widerständlern und Mitläufern als zweites Wohnzimmer. Zurück in die Vergangenheit. Die beiden Scharlatane quetschen sich auf ein Fenstersims, bestellen zwei Bier, rutschen nach auf frei werdende Stühle am Tisch des inneren Zirkels der Szene. Jonas ist schnell gelangweilt vom bierseligen Gequatsche und beginnt, seine Einheitszettel zu bemalen. Und da der Mensch instinktiv immer noch wie ein Affe tickt, fängt einer an, machen die anderen Affen nach oder besser mit. Passend zum Thema gibt es ein beliebtes ostdeutsches Fernsehformat für sportbegeisterte Pioniere. Mach's mit, mach's nach, mach's besser. Die Berieselung der DDR-Medien hinterlässt Spuren, ob man will oder nicht. Sozialisation ist ein Teil der Bildung eines jeden Menschen. Gott sei Dank bin ich schon mehrere Jahrhunderte als Bär unterwegs und immun gegen solcherlei Art der Beeinflussung. Auch hatte ich das Glück, selten in Fernsehzimmern gehaust zu haben. Meine Vorlieben sind Dachböden, Kinderzimmer und andere Nischen. Die Kneipentische der Glückseligen entwickeln sich binnen Minuten zur Malwerkstatt. Mindestens 6 Akteure zeichnen flotte Bilder und Sprüche auf die Rückseiten der Bieretiketten. Ein gelungener Kreativabend im Herzen des Prenzlauer Bergs. Als der Wirt gegen Mitternacht seinen Laden dicht machen will, muss er wohl oder übel eine letzte Runde auf Kosten des Hauses schmeißen. Die Spaßguerilla ist durstig und nur so auf friedlichem Wege loszuwerden. In 3 Stunden sind ca. 100 Flugblättchen entstanden, jeder Bierzettel ein Unikat, der eine oder andere heute sicher viel wert. Vor der Kneipe wird sich lauthals verabschiedet und man beschließt, die Kunstwerke auf dem jeweiligen Nachhauseweg in fremde Briefkästen zu werfen, für Verwunderung und Verunsicherung zu sorgen. Die Revolte wird im wahrsten Sinne des Wortes angezettelt. 3 Hauseingänge weiter stehen 2 auffällig unauffällige Gestalten. Hätte mein angehender Puppenspieler damals schon Texte für seine Theaterstücke geschrieben, so hätten ich, Zorro der Bär, sie ihm so oder ähnlich suggeriert. Arbeitstitel: Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Dritter Akt, erste Szene, ein Hausflur, spärliches Licht, zwei Männer im Trenchcoat. Schlapphut 1. Sie sind weg. Ab nach Hause, meine Alte wartet. Schlapphut 2. Erst schauen wir nach, zwei waren dort in dem Hauseingang. Schlapphut 1. Ach, lass doch, die waren nur pissen. Schlapphut 2. Jetzt nicht schlapp machen, Heinzi, Dienst ist Dienst. Schlapphut 1. Schau mal da im Briefkasten, was sind das für Zettel, Horst? Schlapphut 2. Bier! Mann, du Heinz! Schlapphut 1. Zeig mal her. Tatsache, Bier. Mann, der schon wieder. Das ist bestimmt subversiv. Schlapphut 2. Ich mach sofort eine Meldung an Korruptus. Und andere Seite, dreh mal um. Schlapphut 1. Sind Schweinereien draufgekritzelt, Wortfetzen sinnlos. Schlapphut 2. Pack ein, Horst. Ey, du Depp, pass auf, keine Fingerabdrücke verwischen. Schlapphut 1. Da ist noch einer. Und noch einer. Autoscheinwerfer blenden aus der Dunkelheit. Reifen quietschen, ein dunkelblauer Lader mit getönten Scheiben bremst scharf auf der menschenleeren Straße. Aus dem Wagen steigt ein Mann, Herr Korruptus. Sehr gut, Genosse Schlapphüte, wir haben den Vorgang unter Kontrolle. Alle Bierzettel einsammeln, das riecht nach Beförderung. Ich beglückwünsche Sie im Voraus. Er steigt zu seinem Chauffeur, der Lader fährt davon, eilt zum Rapport in die Magdalenenstraße. In der Zentrale erweist sich ein Dechiffrieren als unlösbares Problem. Keine der Botschaften und keine der Handschriften ähnelt der anderen. Erich Mielke, der Chef der Geheimen, dreht und wendet die kleinen grünen Zettel und denkt, verdammt, da kann doch nur der Biermann hinterstecken. Hätten wir den bloß eingebuchtet, alles nur wegen Margot. An der Stelle muss ich mal erklären, Margot Honecker hat mehrere Monate in der Familie meines Vaters Wolf Biermann in der Pubertät gelebt und die beiden waren gut bekannt miteinander. Und Margot Honecker hat mir als Dreijährigen einen Reisepass abgestempelt auf Bitten meiner Großmutter. Und mein Vater ist auch öfter zu ihr ins Ministerium mit seiner Gitarre, hat ihr Lieder vorgesungen. Und hätte er diesen Rückhalt von Margot Honecker nicht gehabt, hätte er, glaube ich, nie seinen Mund so groß aufmachen können und wäre wahrscheinlich auch wie andere Leute im Gefängnis gelandet, wie zum Beispiel Rudolf Barrow oder Kraftschick oder wie sie alle hießen. Also man muss das immer alles beide Seiten der Medaillen sehen. Horsti und Heinzi klopfen sich gegenseitig auf die Schultern und gehen nach Hause zu ihren nichtsahnenden Ehefrauen. Die Frauen lassen sich zwei Jahre nach der Wiedervereinigung von ihren arbeitslosen Trinkern scheiden und suchen schleunigst das Weite. Pech für Heinzi und Horsti, sie begreifen bis heute nicht, was sie falsch gemacht haben. Ja, ziemlich tolle Sachen. Auch eine Vielzahl an Medien ist mir immer wieder aufgefallen. Einerseits ist da jetzt diese Bierflugblätter, sind da drin vorgekommen. Dann hast du auch Super 8 Filme gedreht, glaube ich. Mich hat gewundert, ein bisschen zur Musik hat es dich nie gezogen, oder? Bandprojekte? Naja, als Performer. Als Performer, ja. Das ist ja auch vielleicht ein bisschen. Ja, hoch, ich habe damals noch kein Zutrauen zu meiner Stimme gehabt. Ich wollte nie meine Stimme benutzen und deswegen war ich bei den Bands damals Performer. Aber als ich dann richtig aus meinem, also für mich, ich bin einer, der nicht studiert hat. Ich komme von der Straße, was Theater anbelangt. Ich komme zwar aus einem Theaterhaushalt und hatte deswegen auch eine Abneigung gegen das Studieren, weil meine Eltern selber beide also mein Stiefvater Christian Krasshoff und meine Mutter haben beide unterrichtet an der Ernst Busch und haben immer zu Hause erzählt, wie bescheuert die Kollegen und die Studenten sind. Und da war für mich klar, ich will nicht studieren. Und außerdem, als die Mauer fiel, wo ich hätte studieren können, da war ich in dem richtigen Alter, da mussten wir Häuser besetzen und nicht studieren. Und ich hatte halt eine tiefe Abneigung gegen Schule und gegen Lehrer. Ich wollte mir meine Lehrer selber suchen. Ich habe dann mein Studium der Bühne, meine Lehrmeister waren André Freigang und Schappi, das waren meine selbst auserwählten Lehrmeister. Und ja. Irgendwann hast du eine Ausbildung im Druckgewerbe gemacht, da habe ich mit Henrik Gericke auch drüber gesprochen, dass da genau. Viele, die dann später so Punkbands hatten, sich auch da auf dieser... Genau, an der Berufsschule Rudi Arndt, das war ein Sammelbecken, wo die Kinder der Intellektuellen meistens irgendwie ein Lehrplätzchen gefunden haben als Buchbinder, Drucker oder Retuscheur. Ich wurde damals Repro-Fotograf, aber eigentlich wäre ich viel lieber Tischler geworden. Aber ich sollte Abitur mit Berufsausbildung machen und Abi mit Berufsausbildung als Tischler gab es nur eine Stelle auf Berlin und als Repro-Fotograf mit Abi gab es 5 Stellen auf Berlin. Und da habe ich mich beworben und habe den Platz gekriegt. Und habe aber eigentlich, hätte ich mir das Abitur klemmen können. Für mich war Pauken irgendwie nicht der richtige Weg. Also die Lehre war interessant und darauf aufbauend habe ich mir dann auch den Siebdruck angeeignet. Aber ich habe jetzt selber Kinder und finde eigentlich, meine Tochter, die hat eigentlich ja keine Lust auf Mathe und den ganzen Kram und macht aber trotzdem Abi. Ich hätte das eigentlich lieber als Vater gesehen, wenn sie einen tollen Beruf gelernt hätte. Wie Maskenbildner oder Schneider oder irgendwas, wo man im Leben was mit anfangen kann. Also, oder Bäcker oder Koch oder keine Ahnung. Also, ich finde, dieses Überqualifizieren, dieses Überbilden, finde ich inzwischen manchmal fragwürdig und finde eigentlich besser, wenn Leute mal wieder eine Mauer mauern können oder ein Brett aus ein paar Brettern einen Schrank bauen können. Anstatt zu soziale Arbeit zu studieren, damit sie einen BAföG-Platz haben, wo sie in der Hängematte liegen können. Du hast Freunde mit interessanten Ideen gehabt. Robert Paris, glaube ich, der hat so Architekturen für Hamster aus Pappkartons zusammengebaut und dann die Magdalene Keibel-Kombo hast du kennengelernt. Also interessante Ideen hat man trotzdem auf jeden Fall kennengelernt in dieser. Auf jeden Fall. Das ist ja das Tolle. Also an Mangel macht erfinderisch. Das ist nun mal so. Wenn man zu überversorgt und fett in der Matte liegt, dann fehlen einem auch die Ideen irgendwie. Also Hunger, ob es im Geiste oder im Magen ist, macht erfinderisch. Wie hast du die Firma dann kennengelernt? Die Firma habe ich kennengelernt, ich habe auf irgendeiner Party mal Paul und Flake im Prenzlauer Berg kennengelernt und war dann mit Paul sehr eng befreundet und irgendwann war der Manager der Firma Alex, ich weiß nicht, wie er mit Nachnamen hieß, der konnte auch Feuer spucken. Der war irgendwann mal krank und ist als Fahrer ausgefallen und die brauchten einen Fahrer. Und da kam Paul bei mir an und fragte mich, ob ich die Firma fahren kann. Und das habe ich sofort bereitwillig gemacht, weil ich habe zu der Zeit, bin ich im Geld geschwommen, weil ich hatte eine kleine T-Shirt-Manufaktur, eine illegale, und habe richtig blöden Kommerz gedruckt, den ich auf dem Alex verkauft habe. Ich hatte auf dem Alexanderplatz einen Stand und habe da richtig viel Umsatz gemacht und hatte 2 Näherinnen, die haben bei mir 3-mal so viel verdient, wie sie in ihrem Beruf als Blumenbinder verdient haben an der Staatsoperwerkstätten. Und dadurch hatte ich auch ein Auto und habe die Band halt gefahren zu irgendeinem Konzert, war schwer begeistert und bin dann ein Wochenende später habe ich die wieder gefahren und irgendwann kam Tatjana in der Pause des Konzerts in Backstage, hat mich an die Hand genommen, mich auf die Bühne gestellt und mir einen Stups gegeben. Und dann habe ich da angefangen, irgendwie rumzuhampeln und Quatsch zu machen. Und das hat mich irgendwie so angefixt, dass ich ein Wochenende später dann wieder mitgefahren bin und dann schon einen Koffer mit hatte, mit Requisiten und Kostümen. Und dann kam Schappi dazu und das hast irgendwie gefunzt und wir mussten zum Glück nie bei irgendwelchen Proben erscheinen. Wir mussten nie den Musikern sagen, was wir da performen. Die hatten so ein blindes Vertrauen in uns. Oder es war auch egal eigentlich, was passiert. Hauptsache passiert was. Ihr wart die Scharlatane oder die Scharlatane möglicherweise auch. Und wir können auch aber vielleicht nochmal einen musikalischen Break machen. Du hast nochmal ein Stück von die Firma rausgesucht. Genau, kurioserweise ist, als das Buch entstanden ist, kam plötzlich Major-Label auf mich zu, weil die über Umwege hatten die eine Fotodatei von mir bekommen und wussten nicht, wer auf den Fotos die Personen sind. Das ist ja schon eine Generation später oder zwei. Die konnten die Namen und die Bilder nicht zuordnen und haben mich darum gebeten. Und plötzlich haben wir mitgekriegt, dass wir an ähnlichen Projekten arbeiten über die ähnliche Zeit. Und dadurch ist jetzt zu meinem Buch Eine Puppe packt aus gleichzeitig eine Firma-Platte rausgekommen, eine Neuauflage der CD Kinder der Maschinenrepublik, 92 erschienen, ist jetzt nochmal auf Vinyl bei Major Label mit einem Bonustrack irgendwie. Eigentlich sind es drei Schallplatten, zwei echte Platten und eine Bonusplatte als Download. Und es ist sozusagen ein Buch mit Soundtrack entstanden oder ein Soundtrack mit Buch, wie auch immer man die Sache sehen will. Und auch beim Major Label kann man beides zusammen erwerben. Ja, vielleicht hören wir ein Stück aus der Platte nochmal, oder ja, denkst du? Gerne. Dann Revolutionäre und Verbrecher, falls ich richtig die Platte zurechtgespult habe. Jeden Tag eine neue Wahrheit. Aussteigen nicht vergessen. Scheiße atmen. Im Kreislauf der Gedanken. Verloren in keiner Zukunft. Vergangen in keiner Vergangenheit. Gehen wir dem Sieg entgegen. Jeder Revolutionär zum Verbrecher. Jeder Revolutionär. Jeder Revolutionär zum Verbrecher. Eingekauft und satt gefressen, stehen wir da im grellen Schein, träumen und lachen von der Zukunft, doch die wird bald vergangen sein. Sah ich gestern den schönen Blixer Bargeld vor dem Tor des Erich Franz, suchte wohl nach seiner Zelle, er über der Mauer verschwand. Jeder Revolutionär zum Verbrecher. Jeder auf ihn zum Wohle, seinen Wodka und zogen uns die Disco rein. Langeweile in den Gesichtern, nur mit Drogen können wir da glücklich sein. Und auch der neue Stern am Himmel, mit Hammer und Sichel gehauen aus Stein, muss bald werden zum Verbrecher. Sonst hat seine Macht bezahlt, nein. Das waren sie, die Revolutionäre und Verbrecher. Wo tauchen wir denn jetzt hinein? In welchen Abschnitt? Ja, lesen würde ich eigentlich gerne noch ein Kapitel, was dann nach dem Mauerfall passiert. Aber erzählen möchte ich euch kurz zusammengefasst. Also, das in der Gethsemane-Kirche, das ist ja noch vor Mauerfall. Und dann fällt die Mauer. Und kurioserweise, also ich habe wirklich eine ganz komische Biografie. Ich habe als Dreijähriger einen Reisepass gehabt über meine Großmutter und als Anfang 20-Jähriger hatte ich wieder einen Reisepass über meine Eltern, weil die waren halt Schauspieler und Regisseurin und die hatten Reisepässe, weil sie in der BRD und meine Mutter auch in Ungarn inszeniert haben. Und das System war schon so durchwachsen mit Privilegien, dass viele Kinder der Künstler, die Reisepässe hatten, auch Pässe kriegten. Und mein erster Antrag, zu der Großmutter zu fahren, der ist abgelehnt worden. Und dann habe ich eine Eingabe an Schabowski geschrieben, den ersten Sekretär der SED-Parteileitung von Berlin. Und plötzlich habe ich einen Reisepass gekriegt für 3 Wochen. Aber eigentlich nur, weil ich der Sohn von Künstlern war, die Reisepässe hatten. Und da ich nach 3 Wochen wiedergekommen bin, haben wir ganz frech überlegt, naja, jetzt hast du ja bewiesen, dass du nicht abhaust. Stellen wir einfach normal einen Antrag auf einen Jahrespass. Und dann habe ich wirklich 88 einen Jahrespass inklusive West-Berlin und Auto gehabt, ohne dass ich bei der Stasi war oder sonst irgendwas. Das war einfach ein Staat von Privilegien. Und diese Privilegien haben aber auch sozusagen das System aufgeweicht und haben allen gezeigt, dass das immer löchriger wird. Und auch irgendwann, also mir war damals schon wirklich nicht nur, war nicht nur eine Hoffnung, sondern mir war eigentlich klar, dass irgendwann alle Pässe kriegen müssen, dass dann die Mauer fällt und das so rum passiert, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Jedenfalls an dem Tag, als die Mauer fiel, kamen Paul und Flake morgens zu mir und sagten: Mensch, Jonas, wir haben heute Abend einen Gig in West-Berlin im Pike. Wir haben keinen Fahrer, du hast doch ein Auto und einen Pass, kannst du uns nach West-Berlin fahren? Dann habe ich die Jungs nach West-Berlin gefahren, weil kein Platz war, konnte nur Aljoscha vorne mitfahren. Paul und Flake und der Trommler, die haben von Aljoscha 5 Westmark in die Hand gedrückt gekriegt und durften mit der Bahn nach West-Berlin fahren. Und dann spielt die Feeling B vor einem leeren Saal in West-Berlin, weil natürlich das Publikum von Feeling B im Osten war und nicht im Westen, bis auf die paar ausgereisten Happy Straps und wer da noch so rumsprang in West-Berlin. Und plötzlich geht in der Pause die Tür auf, André Greiner Pohl kommt rein und schreit, die Mauer ist offen. Und in 10 Minuten kommen die anderen. Und plötzlich waren wir da in West-Berlin mit Feeling B und die Mauer ging auf. Und es war völlig schräg und unklar. Und wirklich nach 10 Minuten kam da eine Horde von 50 Ost-Berlinern. Die durften dann alle nicht ins Konzert rein, weil der blöde Veranstalter vom Pike seine Miete reinkriegen wollte und erklärt hat, das geht jetzt nicht, auch wenn gerade ein besonderer Tag ist, aber die müssen draußen bleiben, wenn sie nicht zahlen können. Das heißt, Feeling B hat im Saal für 10 Leute gespielt, draußen feierten 50 Leute und warteten, dass das Konzert zu Ende ist. Dann war das Konzert zu Ende, wir haben schnell eingeladen, ich habe das Zeug wieder rübergefahren in Osten. Und die anderen sind da feiern gegangen und dann haben wir uns irgendwann alle im Corina Krug in Prenzlauer Berg dann morgens um 4 oder um 5 wieder getroffen. Aber was ich jetzt als nächstes gerne lesen würde, wäre sozusagen eine Geschichte, die dann nach dem Mauerfall stattfindet, weil wir haben ja dann überlegt, tja, was passiert jetzt in der DDR, was passiert mit dem Volkseigentum, wie geht's weiter? Es war ja nicht abzusehen, dass es zu einer Wiedervereinigung kommt, sondern wir dachten ja erstmal, dass es jetzt mit einer reformierten DDR weitergeht und wir hier Glasnost und Perestroika irgendwie versuchen umzusetzen. Also, ich sehe was, was du nicht siehst und das steht seit Jahren leer. Kapitel 18, Rendezvous im Rosental. Das Jahr des Mauerfalls endet Silvester 89 mit einer wilden Party am Kollwitzplatz, dem Herzen des Prenzlauer Bergs. Alle befreundeten Musiker sowie deren Fans treffen sich zum freien Musizieren in einer Ladenwohnung des neuen Forums der Jungplattform der Bürgerbewegung. An die Schaufensterscheibe wird mit roter Farbe Intershop gemalt und fertig ist der Laden. Es wird wild zu Rio Reisers Keine Macht für Niemand getanzt, getrunken und darüber debattiert, was jetzt in der neuen Zeit passieren wird. Es herrscht Aufbruchsstimmung wie zur Zeit der großen sozialistischen Oktoberrevolution, nur mit dem Unterschied, dass sie nicht blutig verläuft, zumindest nicht hier. Um 5 Uhr morgens klauen André und Dr. SC Happy das Kaspermobil und fahren volltrunken zum Brandenburger Tor. Dort ist die große amtliche Silvesterparty seit einigen Stunden vorbei. Alle redenschwingenden Politiker aus Ost und West sind längst wieder im Bett. Die beiden verrückten Typen kurven im Slalom über den menschenleeren Vorplatz, der mit einem 20 cm hohen Scherbenteppich aus Sekt, Bier und Schnapsflaschen übersät ist. Niemand hält die beiden auf. Alle Volkspolizisten und sonstigen zivilen Organe bereiten sich auf die Wende vor, überdenken ihre Fluchtwege, waschen über Nacht ihre Westen weiß. Die beiden fahren ungehindert als erste Bürger durchs Brandenburger Tor, drehen direkt hinein ins neue Jahr. Dass 1990 den totalen Untergang der DDR besiegeln wird, ahnt und glaubt niemand. Die beiden fühlen sich wie die Helden, die das Tor zur belagerten Stadt öffnen, den Weg durchs Dickicht bahnen und damit später die Massen ungehindert durchströmen können. Noch ist das geschichtsträchtige Tor mit seinen monströsen Säulen für Grenzgänger geschlossen. Sie kneifen sich gegenseitig in die Arme, aber es ist kein Traum. Die Mauer hat sich nach 28 Jahren ausgemauert. Am wundersamsten an dieser Geschichte ist, dass die beiden Trunkenbolde glückselig, unversehrt und ohne platte Reifen zurückkommen, den Autoschlüssel heimlich wieder in die Jacke des Besitzers stopfen und weiterfeiern. Keiner will an diesem Abend ihren gerade erlebten Lausbubenstreich glauben, aber ich, Zorro der Bär, weiß, dass es so war und nicht anders, denn ich war dabei, unbemerkt im Handschuhfach. Ein Großteil der vielschichtigen DDR-Bürgerbewegung schreit schon lange nicht mehr, wir sind das Volk. Es skandiert inzwischen in den Provinzen, also fernab der Hauptstadt, wir sind ein Volk. In den Hinterköpfen glitzern Träume von Wohlstand, Westgeld und Bananen. Der endgültige Untergang der DDR wird im September 1990 von der frisch gewählten Volkskammer auf Druck von unten und oben besiegelt. Die marode Wirtschaftslage und die Staatsverschuldung der DDR ist nur vorgeschobener Grund. Und wenn der Leser heute in die Vereinigten Staaten, nach Griechenland, Spanien, Italien, Portugal oder ins Ruhrgebiet fährt, wird er ähnliche Bilder des Verfalls beobachten, die aber ganz bestimmt nicht dazu führen, dass ein Land einfach von der Karte verschwindet. Die meisten Künstler und Intellektuellen hoffen Silvester noch auf eine anerkannte Zwei-Staaten-Lösung ohne Mauer, auf einen menschenfreundlichen Sozialismus, in der die Freiheit des Individuums lebbarer Alltag wird. Der Gedanke der Wiedervereinigung und die daraus resultierenden offenen Vermögensfragen über das vorhandene Volkseigentum werden heiß und wie im Rausche auf der Party am Kollwitzplatz durchdiskutiert. Aus heutiger Sicht erlag die Spaßguerilla einer großartigen Illusion, nämlich der, dass alles dem Volke gehört, alles, was in 40 Jahren DDR erarbeitet wurde. Im Dezember 89 wird in der CSSR der Dissident Václav Havel von den Vertretern der Föderalversammlung zum Staatspräsidenten gewählt. Ein ehemals eingekerkerter Dichter trägt plötzlich politische Verantwortung. Wieder ein kleines Wunder. Und das ohne blinde Wut und Rachewahn. Jonas wartet in diesen Tagen vergeblich, dass sein Vater, wie Havel, die Kraft und Größe besitzt, die Macht von der Straße aufzuheben, sich vom Volke zum Anführer wählen zu lassen, das Land in die ersten und letzten sogenannten freien Wahlen zu führen, den Übergang vom real existierenden Sozialismus zum ausgehungerten Turbokapitalismus zu verhindern und weise durch die Erarbeitung einer gemeinsamen Verfassung in ein neues Deutschland zu wachsen. Der Wolf vergräbt sich stattdessen ausschließlich in die Vergangenheit der Staatssicherheit und durchwühlt Aktenberge ohne Ende. Er verhindert damit auf Teufel komm raus ein Zusammenwachsen der SPD mit der PDS. Die Linke bleibt wie eh und je gespalten. Nicht einmal Oskar Lafontaine, der SPD-Napoleon aus dem Saarland, schafft es, die verhärteten Fronten zwischen Ost- und Westlinken aufzuweichen. Lafontaine versucht mehrmals, das Ruder herumzureißen, doch scheitert der kleine Populist 1990 durch seine Messerattacke daran, als Kanzler der Einheit zu kandidieren. Der schlaue Helmut Kohl verspricht gegen den Willen der vier alliierten Siegermächte den Ostlern im Alleingang eine Währungsunion und geht damit im Osten überaus erfolgreich auf Stimmenfang. Kohl kommt mit vollen Netzen von seiner Kaperfahrt zurück und wird zum Kanzler der Einheit gewählt. Lafontaine wird 5 Jahre später Chef der SPD und scheitert erneut daran, eine rot-rote Koalition zu schmieden. Noch ein paar Jahre später tritt er aus der SPD aus, da diese für die Bombardierung Serbiens stimmt und er nicht mit Schröders Sozialpolitik konform geht. Mit Gründung der Geeinten Linkspartei versucht er ein drittes Mal vergeblich, die SPD-Mitglieder zu einer Zusammenarbeit mit den Ostlinken zu bewegen, schafft es aber lediglich auf privater Ebene eine Vereinigung mit Sarah Wagenknecht zustande zu bringen. Biermann wählt inzwischen CDU und kuschelt mit der Springerpresse. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Schöne Phrasen braucht das Volk. Zeitmaschine, stopp, wir haben uns verirrt. Bringt uns zurück zum Ausgangspunkt dieser Geschichte und lasst uns in Ruhe mit all den trockenen Fakten. In den Morgenstunden des 1. Januar 1990 entsteht der auf trunkener Faulheit basierende Plan, die Erdgeschosswohnung am Kolbitzplatz für eine immerwährende Party zu besetzen und den Bürgerrechtlern den Schlüssel nicht wieder auszuhändigen. Als diese mit Erschrecken davon Wind bekommen, sind sie sofort zur Stelle und liefern mit bittendem Unterton schlüssige Gründe gegen diese Schnapsidee. Die überzeugendsten Argumente sind, dass neben und über der Ladenwohnung Menschen wohnen, man eh nachts nicht ungestört laute Musik machen könne und außerdem in fast jedem Straßenzug des Ostberliner Stadtzentrums besser geeignete, komplett leerstehende Häuser zu erobern sind. Es braucht nicht lange, um die Anführer der einzelnen Bands zu überzeugen. Nach einem ausgiebigen Frühshoppen werden die Schlüssel ordnungsgemäß übergeben und es herrscht wieder Frieden im Kiez. Die Idee, ganze Häuser zu okkupieren, sie vor den zu erwartenden gierigen Haifischen aus Richtung West zu retten, ward geboren und wurde beschlossene Sache. Einen Tag später treffen sich einige Freunde zu einem Neujahrsspaziergang, unter ihnen André und Egon von Freigang, Trötsch und Tatjana von der Firma sowie Jonas als Mitglied der Scharlatane. Es herrscht das Gefühl, als hätte die Truppe einen Joker im Monopoly und sie könnten sich aussuchen, welches leerstehende Haus ihnen am besten gefällt. Ihr Weg führt sie vom Prenzlauer Berg nach Mitte in die Nähe des Rosenthaler Platzes. Dort werden sie nach einem zweistündigen Spaziergang fündig. Ein kleines, altes, einzelstehendes, leeres Haus mit drei Etagen wird als perfekt befunden. Der Tag X, der Inbesitznahme, wird feierlich konspirativ in einer Kiezkneipe mit Schnaps und Bier begossen. Am Abend zuvor bastelt Jonas einen Flyer, auf dem ein ziemlich plausibles, aber simpel gehaltenes Konzept gedruckt ist, ein Aufruf zur Besetzung. Zum Plan gehört, Pressefuzzis, Fotografen und das Fußvolk kurzfristig einzubestellen. Am 17. Januar 1990 um 13 Uhr ist es soweit. Ein Olsenbandenkuh vom Feinsten wird gelandet, der leider wie immer bei Egon, Benny und Kjeld irgendwann gegen den Baum fährt. Für die Szene wird das Haus Eimer getauft. Eine Kultstätte des Undergrounds, Keimzelle für berühmt werdende Musiker, Performance, Künstler und Schreiberlinge. Auf die Frage, ob Jonas auch bei der Stasi war, antwortet er: Nein, ich war der I-Punkt der Firma und mein Deckname ist ab sofort I.M. Eimer. Leider können die unklaren Besitzverhältnisse des Eimers nicht im Grundbuch manifestiert werden. Zum einen fehlt der nötige Verstand, zum anderen das nötige Kleingeld für einen Kauf. Durch emsiges Arbeiten übernimmt ein anarchistischer Installationskünstler aus West-Berlin nach und nach die Schlüsselgewalt und damit die Macht im Haus. In den folgenden Jahren hängt immer wieder das Damoklesschwert der Räumung über dem kleinen Schloss. Das Ende des legendären Clubs findet immerhin erst nach knapp 13 Jahren statt. Rampazzo, der Lichtanarchist, muss sich 2012 so gut wie allein widerstandslos ergeben und hat vielleicht in diesem Moment begriffen, dass es ein Fehler war, den Narren und die Bands der ersten Stunde nach und nach vergrault zu haben. Doch zurück zu den Gründungsstunden des Eimers. Der Sänger der Ostberliner Band Noah, heute bekannt als In Extremo, wird auserkoren, unter dem Beifall von ca. 30 Mitstreitern mit einem Brecheisen das Hintertürchen zu knacken. Troja ist endgültig offen. Unter den Anwesenden befinden sich außer den Mitgliedern von Noah, Freigang und der Ich-Funktion unter anderem Leo, der spätere Papa Tacheles, Krishan, Sänger der Band Happy Straps, der Radioreporter MC Lücke, Starsky, der Fotograf und natürlich Jonas, mein Kasperkopf. Es dauert keine 30 Minuten und drei verängstigte DDR-Polizisten treten auf den Plan. Da die drei Uniformierten durch den Mauerfall nicht mehr im vollen Besitz der Staatsmacht sind, spürt jeder Anwesende ihre Angst vor dem Mob. Die Angst, vom aufgeheizten Volk am nächsten Laternenfall aufgehängt zu werden, erfasst zu jener Zeit den gesamten Apparat. Von der Staatsführung über die Geheimsicherheitsorgane bis hin zum untersten Glied des Verkehrspolizisten ist diese Angst nicht unberechtigt, wie spätere Hinrichtungen in Rumänien zeigen. Das Schönste an der Revolution von 89 ist der unblutige Verlauf. Kein Panzer, kein Schuss, kein Massaker. Diese Interpretation der Geschichte ist aus heutiger Sicht eine Illusion. Das Blut des Mauerfalls floss nur woanders, zum Beispiel während der Auflösung Jugoslawiens, dann durch abgelegte NVA-Waffen im Ersten und im Zweiten Golfkrieg, dann in Afghanistan, Syrien und seit 2022 in der Ukraine. Der Zerfall des Ostblocks von der Elbe bis zur Beringstraße bleibt nicht ohne Auswirkungen auf den Rest der Welt. Der Mensch ist nicht bereit für den grenzenlosen Weltfrieden und das seit Tausenden von Jahren. Wie kommt es nur, dass Mephisto es immer wieder schafft, die Menschen mit Schlagworten wie wahre Religion, Patriotismus, Mutterboden und Vaterland zu blenden, sie aufzuhetzen und zu manipulieren? Die Streifenpolizisten mutieren zu wirklichen Freunden und Helfern des Volkes. Sie lassen sich von Jonas den Flyer erklären, in dem kurz und knapp erläutert wird, dass dieses Haus ab sofort ein Kulturhaus mit Proberäumen, einem Club und Auftrittsmöglichkeiten für Künstler aller Art sei. Gezwungenermaßen, bereitwillig nehmen sie schweigend an der Begehung des Hauses teil und verabschieden sich äußerst verständnisvoll und freundlich mit der Bitte, Ruhe bis zur Klärung des Sachverhalts zu bewahren. Die erste Hürde ist genommen. Die zweite besteht aus Drecksarbeit. Das halb zerfallene Erdgeschoss ist überwuchert von Material und Schuttresten einer Cottbuser Baufirma, die angeblich für die kommunale Wohnungsverwaltung Reparaturen aller Art durchführt. Am Datum der umherliegenden Zeitungen kann Jonas erkennen, dass hier schon seit Jahren kein Mensch mehr zugange war. In den oberen drei Etagen werden die Besetzer von gähnender Leere empfangen. Lediglich ein paar klassische DDR-Stühle und zwei Bürotische aus den 60er Jahren warten demütig auf eine neue Zukunft unter den Chaoten. In einer kleinen Kammer hängt an der Wand ein Kasten, aus dem unzählige Telefondrähte schauen. Sie wirken wie die versteinerten Tentakel der Medusa und sind Zeugnis des berüchtigten Abhörapparates Erich Mielkes. Auch dieser unheimliche Ort scheint seit Jahren verlassen. Die Pioniere der ersten Stunde improvisieren innerhalb eines halben Tages aus alten Brettern und Kisten eine Bar. Und da ihnen der Schutzpatron des elektrischen Stroms wohlgesonnen ist, liegt nach dem Einschrauben der Porzellansicherung an den Steckdosen Strom an. Auch alle Narva-Glühbirnen funktionieren noch und beleuchten das neue Heim im alten Licht. Der Chef der Freigänger fordert seine Kollegen auf, eine Musikanlage zu organisieren, und am Abend startet die erste nimmer endende Party des Eimers. Den Grundstock der Bar in Form von ca. 50 Flaschen Wein, Likör und Schnaps steuert Jonas bei. Wieso mein Schutzbefohlener so viel Feuerwasser gebunkert hat? Ganz einfach, der Schlawiner begann alles überschüssige Ostgeld in Form von Alkohol anzulegen, denn Schnaps bleibt Schnaps und Bier bleibt Bier. Seine Hoffnung, die Kohle für den Einkauf bei Gelegenheit aus der Kasse zurückerstattet zu bekommen, erweist sich als Hirngespinst. Die Schatzkammer bleibt trotz guter Einnahmen komischerweise immer leer, das Geld für den nächsten Einkauf wird gerade so erwirtschaftet. Der Verlust der Einlagen begründet sich zum einen darauf, dass alle Musiker, die später im Haus proben, umsonst saufen. Zum anderen bedienen sich die etlichen der ehrenamtlich arbeitenden Barkeeper am Rest des schmalen Gewinns. Aus ihrer Sicht korrekt, denn wer arbeitet schon gern umsonst und lässt sich die ganze Nacht bis zum frühen Morgen von Besoffenen die Ohren abkauen? Meinem Siebdrucker und T-Shirt-Produzenten ist das egal, und das, obwohl sein Business auf dem Alexanderplatz mit dem Mauerfall jäh zusammenbricht. Das 40 Jahre unterdrückte Volk giert jetzt nach billigeren, jedoch stofflich wirklich besseren Klamotten aus dem Westen. Als die letzten Gäste dieser grandiosen Besetzerpremiere durch die leeren Straßen nach Hause ziehen, verbarrikadiert Jonas das Schloss zum Rosenthal ernannte Haus von innen und verbringt die kurze Nacht in der ersten Etage. Die dritte Hürde ist genommen. Was in der Zeitung steht, kann nicht illegal sein. Alle wissen Bescheid, und wenn jetzt nichts Gravierendes passiert, ist die Besetzung erfolgreich. Nach einer Woche meldet sich ein Vertreter des Stadtrates an. Er wird von 20 neugierigen Besetzern erwartet. Jedes seiner Argumente, doch bitte das Haus auf friedlichem Wege zu verlassen, wird durch abfällige Worte und höhnisches Gelächter entkräftet. Der gute Mann wird gebeten, lieber selber das Haus zu verlassen und sich bei Zeiten zu überlegen, ob er eine weiße Weste habe und die Wände unbeschadet überleben will. Mit blassem Gesicht und schlotternden Knien verlässt der Aktentaschenträger Schloss Rosenthal und ward nie mehr gesehen. Der Mann war komplett im Eimer. Wir auch. Das ist unser Haus. Ja, auch eine kleine Chronologie des Schwarzwohnens in Ostberlin hast du geliefert. Bis hin zur Räumung der Häuser in der Mainzer Straße hast du das aufgearbeitet auch. Und auch natürlich deine Freundschaften erzählst du darin zu Kai Pankonin zum Beispiel von der Ich-Funktion. Hast du noch eine Stelle rausgesucht? Ich würde noch ganz kurz zwei Seiten lesen. Ja, unbedingt. Ja, okay. Ich höre was du nicht mehr hörst, und das ist die Musik von damals. Kapitel 22, das fliegende Ohr. Das besetzte Haus in der Rosenthaler 68 kann alles hören, was die Stadt zu berichten hat. Denn Rampazzo hat irgendwoher ein riesiges Ohr aus Polyester aufgetrieben und das Ding an den Schornstein geschraubt. Der Eimer sieht für ein paar Wochen wie ein Bild von René Magritte aus, dem belgischen Surrealisten aus den 20er Jahren. Das Ohr hört täglich den illegalen Sender Radio P wie Prenzlauer Berg. Es hört, wie Aljoscha Rompe, der Frontmann von Feeling B, für die autonome Aktionsgruppe Weidox wirbt, die im Mai der letzten Kommunalwahlen der DDR auf verlorenen Posten in Berlin antritt. Das Ohr hört den Taler rollen und die krummen Geschäfte des Gebrauchtwagenhändlers. Es hört, wie der überaus freundlich schmierige Kerl der Reihe nach Hinz und Kunz, Meier, Müller und Schulz über den Tisch zieht und den netten, ahnungslosen Ossis im Kiez eine Schrottkarre nach der anderen andreht. Unser Ohr ist ein rechtes Ohr, das auf links gedreht ist. Es hört, wie ca. 1000 teils schaulustige, teils geldgeile Menschen zum Eimer strömen und auf der Straße darauf warten, dass wie angekündigt 5000 Westmark zum Fenster hinausgeworfen werden. Dass es nur 5000 West-Tresenpfennige werden, also 50 Mark, zählt zum Glück keiner nach, da jeder nur noch mit schweren Ellenbogen in die eigene Hosentasche wirtschaftet. Die Leichtgläubigen warten ungeduldig und sehnsüchtig mit aufgespannten Regenschirmen und leeren Geldbeuteln, bis sie gehörig veräppelt werden. »Wollt ihr Westgeld?« ruft es aus dem Eimer. »Ja«, antwortet das Volk. Dann ruft jemand, »Wir wollen Westler sein.« Es ist einfach nur peinlich. Sie rufen den Satz voller Inbrunst. Das Spiel wiederholt sich mindestens dreimal, dann fliegt der Bonbon-Geldregen und das Gekloppe und Geschubse auf der Straße beginnt. Schlimmer als beim Kölner Karneval. Nicht jeder begreift an diesem Nachmittag, dass die Aktion ein PR-Gag gegen die bevorstehende Währungsunion ist. Sozialhilfeberechtigte Familie mit zwei kleinen Kindern. Was sind die Kinder der Maschinen? Republik, was sind die Kinder der Maschinen? Republik, was sind die Kinder der Maschinen? Republik, was sind die Kinder der Maschinen? Republik, was sind die Kinder der Maschinen? Republik, was sind die Kinder der Maschinen? Republik, was sind die Kinder der Maschinen? Republik, was sind die Kinder der Maschinen? Republik, was sind die Kinder der Maschinen? Vergessen echter Beton. Und du sammelst Gefühle wie Nuggets aus Gold. Das Anderssein hattest du schon. Hier ist deine Zeit und hier ist dein Platz. Hier ist deine Zukunft, dein Bett. Und ob und wohin und warum du rennst, weißt du nicht und du kommst auch nicht weg. Dem Arsch an der Wand. Deine Zähne, die glitzern im Perweiß tief. Deine Sorgen, die hängen im Schrank. Im Rot oder Branntwein steckt ein Flaschengeist und dein Kumpel für eine Nacht. Und UF is out, let's go right just now. Und es hat ja wieder Spaß. We'll be right back. das war jetzt auch ein bunter Reigen Geschichte und das Buch umfasst auch noch ziemlich viel mehr Geschichte. Für mich ziemlich faszinierend, das alles zu lesen, weil ich habe die Sachen ja nur im Radio damals kennengelernt. Bei DT64 zum Beispiel wurde auch die Ich-Funktion gespielt und auch die Firma mit so Songs wie Faschist und ja, ziemlich tolle Musik hatte ich damals kennengelernt. Deswegen war ich auch ganz begeistert jetzt von dem Buch eben, dass da doch ein bisschen näher das auch beschrieben wird, was damals passiert ist. Wie war das für dich jetzt nochmal in diese Zeit einzutauchen? Ja, es war auf jeden Fall eine gute Vergangenheitsbewältigung. Eigentlich habe ich das Buch mal angefangen, für meinen leiblichen Vater zu schreiben, weil der Idiot irgendwie kein Interesse hat, meine Lebensgeschichte zu hören und zu hören, was passiert ist nach seiner Ausbürgerung. Ich glaube, der denkt bis heute, dass danach alles so geblieben ist, wie es war, als er ging. Aber das war halt dann doch, hat sich alles verändert irgendwie. Und der hat es bis heute nicht gelesen. Wir haben auch null Kontakt. Und das war für mich sozusagen eine Vater-Sohn-Aufarbeitung. Und ich wollte meinen eigenen Kindern auch meine Lebensgeschichte aufschreiben, weil die fragen im Moment noch nicht danach. Man kommt wahrscheinlich erst so mit 40, 50, ist so meine Erfahrung, in den Modus, dass man sich für die Vergangenheit der Eltern interessiert. Und ob ich dann noch lebe, weiß man nicht. Deswegen habe ich es aufgeschrieben. Und dann habe ich aber beim Schreiben immer die Kapitel auch Freunden vorgelesen, die vorkommen. Und die haben mich alle so bestärkt, dass ich am Ende das dann für alle geschrieben habe. Ja, für alle, die jetzt zugehört haben, das sind natürlich noch andere Stationen im Buch auch drin. Amsterdam zum Beispiel, Portugal und dann Zorro der Bär, der hat es dann auch noch in die Uckermark geschafft, glaube ich. Genau, und das Buch endet, wie ich dann Berlin verlasse und nicht mehr Performer sein will, sondern Puppenspieler werden will, den Traum habe, von Pferd mit Pferd und Wagen umherzuziehen, was ich dann auch realisiert habe. Ich bin dann von 96 bis 2003 mit einem Planwagen, zwei Pferden und einer Ziege und dem Schäferhund und Kind und Kegel immer über Usedom und Rügen getingelt, macht das heute noch. Aber nicht mehr mit Pferden, sondern mit einer alten Feuerwehr. Und schreibe gerade an der Fortsetzung des Romans Eine Puppe packt aus. Der wird heißen Eine Puppe packt an. Und da geht es dann um die Geschichten, die natürlich ganz anders gestrickt sind. Nicht mehr so einen fetten politischen Hintergrund wie Mauerfall und Häuserbesetzten haben. Aber es ist trotzdem spannend, wie ein verrückter Puppenspieler irgendwie denkt, er kann mit Pferd und Wagen reisen in diesem Jahrtausend, also im letzten Jahrtausend. Aber das kann man sich ja nicht vorstellen. Und es hat aber super funktioniert. Also gerade in der Nachwendezeit war überall noch genug Wiese, die keinem mehr hörte. Man konnte seine Pferde überall anflocken. Ich habe da offene Türen eingerannt und konnte da sozusagen meinen nächsten Lebenstraum verwirklichen. Ja, die 80er Jahre sind ja vielleicht auch bald auserzählt. Und das Buch steht ja auch so ein bisschen im Schatten der Namen, der Erinnerungen. Das macht auch die Faszination aus, dass eben so viele Verknüpfungen in alle möglichen Richtungen der Geschichte da drin stecken. Und trotzdem freue ich mich, glaube ich, auch auf die Fortsetzung, weil da auch nochmal viel drin steckt, denke ich. Ja, da ist dann so die Nachwende, die Zeit nach der Nachwende. Also wie dann alles so langsam im Lot ist und aber trotzdem noch, also da das mit dem Eimer und dem Tagesbesetzen so gut geklappt hat, bin ich dann aufs Land gegangen und dachte mir, auf dem Land muss ja Besetzen auch funktionieren und habe ein leerstehendes Dorf besetzt, in dem wir heute noch leben. Wir haben aber diesmal nicht den Fehler gemacht und haben es der Anarchie überlassen, sondern wir haben uns an die Treuhand gewendet und haben 4 Jahre mit der Treuhand gekämpft und konnten das nach 4 Jahren kaufen. Und das ist jetzt alles safe in Sack und Tüten. Und wir haben zwar leider kein Gemeinschaftseigentum, was ich gerne wollte, aber die anderen Gruppenmitglieder wollten alle lieber Privateigentum. Und letztendlich sind wir jetzt da nette Nachbarn. Also das ist vielleicht auch der Vorteil von manchen besetzten Häusern von damals, die jetzt normale Mietshäuser sind, dass sich da einfach Menschen gefunden haben, die Lust haben, miteinander zu leben. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Ja, ein Buch, das auf jeden Fall auch eben coole Ideen, die es in den 80er Jahren gab und die es 1989 insbesondere auch gab, in die Gegenwart auch transportiert. Und das macht das Buch auch ziemlich wertvoll. Klaus Thaler, Eine Puppe packt aus, von und mit auch Jonas Souberin und erzählt auch von Zorro dem Bär, der auch hier anwesend war heute. Wir sind jetzt allerdings auch am Ende angelangt. Ich bedanke mich sehr und wir hören nochmal vielleicht dann doch dieses Stück Europa von der Ich-Funktion zum Schluss. Okay, wir haben noch 2 Minuten, musst du. schnell auf 78 abspielen. Okay, ja, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. War schön. Die Karte.